Red mal lauter. Red mal lauter, einfach nur so aus Test. Nein, nur aus Test, ob du übersteuerst. Ja, alles. Ne, du übersteuerst leicht. Ich übersteuere? Ja, Moment. Ja, ich übersteuere deswegen, weil ich hier schon arg im roten Bereich bin. Im Interface. Moment mal kurz, ich pegel mal kurz den Rest weg. Düm, düm, düm, düm. Ach, das hängt noch alles bei den Inputs. Hast du den Sound Goodizer Düm, düm, draufgehauen bei düm, dir? düm. Nein, Das das ist ein gutes Mikrofon. Sorry, das war ein Joke. Ich Das ist ein gutes Mikrofon. komme auf den Sound Goodizer nicht klar. Egal. Das ist so ein niemals endendes Moment, Meme. ich Test, Test, Test, Test, Test. 536. Jetzt rede ich Bla, normal bla. und jetzt rede ich kurz lauter. Da darf ich übersteuern. Du, ja, Jetzt du nicht mehr. übersteuerst wie Sau. Nimm ich mal ein bisschen, das bin ich normal. Ist das auch okay? Ja, Und ich da bin nehme. ich laut. Das geht. Das Also, geht. so bin ich normal. Okay. Geht das? Ja, das geht. Okay, und jetzt werde ich laut. Ja, das geht auch noch. Hörsturz include. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen insecure, was Lautreden und so, weil ich Angst habe, immer noch zu übersteuern irgendwie. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, es geht noch. Also ich meine, ich peak ja hier schon im roten Bereich durch Du die piekst Gegend wirklich ein bisschen. Also, ich rum. merke das beim normalen Reden fast manchmal, wenn du Moment, geht lauter das redest. hier jetzt besser? Geht das hier jetzt Ja, besser? das ist. Da, bist du leiser? Ja, warte mal. Ja, ich habe mir aber einfach die Dämpfung rausgehauen. Nein, du Moment. bist noch übersteuerter. Ich bin noch übersteuert. Moment mal, hier geht irgendwas nicht. Nierencharakteristik drin. Nee, So Test, Test, Test, horrible. Test, Test. Moment. Sag mal was Normales. Meine Mutter hat keine Arbeit. Echt? Nein, das war, wollte ich nur so gesagt haben. Ja. Kann ja sein. Nee, ist aber nicht so. Ich wohne gar nicht bei meiner Mutter. Ich weiß doch gar nicht, ob die Arbeit hat. Ist mir auch egal. So. Ist doch. Und damit nach diversen schlecht aufgemischten Intros endlich Ja. Audioqualität. So, jetzt habt ihr das, wiederholen wir jetzt nicht. Wir können das jetzt leider nicht nachstellen, aber ihr habt unseren allmonatlichen Dream Theater Rant. Rant, genau Rant, ich wollte Raid sagen. Rant verpasst und ich freue mich immer noch auf das neue King Gizzard Album, also was bald rauskommt. Haben wir eigentlich jetzt nicht neulich besprochen, dass wir nicht mehr über Bands hin herziehen, aufs Risiko, dass sie dann sterben? Wir können auch weiter über Dream Theater reden. Nein. Ja gut, also noch ein Astonishing müsste ich auch nicht haben. Nee, das muss wirklich nicht sein. Das ist halt wirklich so. Nee. Okay. Womit fangen wir an? Du hast die Notizen gemacht, junger Mann, Ich habe mir okay? tatsächlich Notizen gemacht, ja, Reden wir dann über die Alben. Nee, wir reden über die Arbeit deiner Mutter. Und Ja, über die. dein und Weiß über nicht, hat die Arbeit? Muss ich mal fragen. Darf ich mal mit Alben anfangen, die ich. Ich fahr mal, ich will gerade mal zwei, drei Alben erwähnen, die ich irgendwie nicht gehört habe, aber ich wollte irgendwas zu denen sagen trotzdem. Ich wollte eigentlich eine halbe Ja? Stunde über Chester Bennington's Tod reden und am Ende das What I've Done Cover einspielen, aber Das ich hast du glaube, doch eben schon. Vor der wir Aufnahme. sind so demnächst so dermaßen terminlich hinten dran, weil zuerst konnte ich nicht, dann hattest du wieder keine Zeit, dann war ich wieder weg. Jetzt geht's Ja, endlich und da geht's doch mehr zum jetzt ist der Typ Reden. schon 3 Monate tot. Jetzt ist er schon wieder tot. Ne? Also, oh Ja, Gott, Leute, jetzt wär, wenn das. Wir werden bald ja, gebasht. Was? Wir werden so gebasht. das Thema ist, ja, das Thema ist irgendwie, Ist nicht okay, er war depressiv. Hör auf, Leute. Nein, aber jetzt sagt man, jetzt ist es auch nicht mehr wirklich lustig, aber es ist auch ja, nicht mehr wirklich edgy. darf man Also dem, es ist. ja gut, habe ich es eigentlich schon erzählt, ich habe meinen laut.de-Account verloren. Oh nein, was hast du gemacht? Ich habe geschrieben, zwei Tickets, Linkin Park Tickets zum halben Preis abzugeben. Oh. Gut, wobei der stimmt nicht, das habe ich auf Du hast einen Facebook geschrieben. Laut.de-Account, was? Ich habe geschrieben, auf LinkedIn habe ich geschrieben, wenn ich sowas wie One More Light verbrochen hätte, würde ich mich auch aufknüpfen. Ist auch heftig. Da stehe ich auch nach wie vor dazu. Aber ja, Account ban. Er hat sich doch Mühe gegeben. Ja, stimmt, immerhin sein erster. Nee, stimmt gar nicht. Der hat doch schon mal einen Selbstmordversuch gewagt. Nein, ich meine, echt? Ich wusste es nicht. Nein, Ja, aber ich muss in dazu seiner sagen, Kindheit. Und dann hat er durch den Suizid muss ich sagen, ja, glaube da. ich, kaufe ich ihnen immerhin ab, dass sie wirklich versucht haben, ein gutes Album zu machen, aber sie können es halt wirklich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich mag ganz ehrlich, diese ganzen Opfer, die jetzt versuchen, da in dieses Werk irgendwie Chester Benningtons Vermächtnis rein zu interpretieren, Nein, fickt das euch finde alle ich ins auch nicht Knie. okay. Tut mir leid, nein, es ist nicht cool, dass der Typ gestorben ist, aber ey, das Album wird dadurch nicht plötzlich gut. Tut mir leid, Leute. Nein, nein, nein! Bei Blackstar war das Album gut, weißt du, aber. Ja, Nein. da war der Tod nur noch so ein bisschen Sahnehaube oben drauf. Der Tod war dieser. Meine Güte, das geht mir gerade in die falsche Richtung hier. Wir wollen uns nicht wieder unbeliebt machen, wobei, aber zu spät, aber. Der Typ ist seit 1,5 Jahren tot, das Ding ist durch. Ja, ich meine, David Und der Bowie ist ja ist so eines natürlichen Todes gestorben. Nee, stimmt eine. Ich nicht. finde auch, David Stimmt Bowie ist doch so ein. nicht Krebs, aber ja, der ist gestorben und der war alt. Der hat was erreicht. Ja, deswegen ist da, glaube ich, auch für die meisten okay. Ja, Trent Reznor hat ihn zitiert. Das musst du erstmal schaffen. Wie? Ja, A Warm Place. Warte mal, wer hat wen zitiert? Trent Reznor hat Bowie zitiert. Das Ja, heißt, wo? du hörst dir Crystal Chapman an und dann hörst du dir A Warm Place an. Ja, der ist doch so oder so schon seit bei dem Album riesiger Fanboy gewesen. Ich meine, Yep. sind dann ja auch zusammen touren gegangen. Genau, So und ein bisschen. jetzt spielen sie als in ihrem aktuellen Tourset als kleine Hommage an Hommage. Dingsbums, nenn's wie du willst. Die spielen auf jeden Fall I Can't Give Everything Away, also Bowies letzter Song, der letzte vom Album, in einer super guten Version. Übrigens, Nine Inch Nails, ich habe was Schönes und was Trauriges gelesen. Und zwar? Leroy Bennett ist raus. Wer ist Leroy Bennett? Ich habe nie Das das Live-Set beachtet, gebe ich zu. ist der Typ, der die ganzen Lichter designt hat seit Fragile. Das Die ist traurig. haben jetzt einen neuen Menschen. Aber kann er es? Also das neue Set sieht da komplett anders aus, aber ich meine, es ist Arno Guthrie, der ist ja auch mit den Jungs durch die Welt getourt. Bennett hat ja immer nur designt. Von daher, ich denke, wenn sie jetzt mal ihren langjährigen Lichtpultmenschen dran lassen, dann ist, glaube ich, schon mal gut, wenn sie, ja, also so wie ich das aktuelle Set sehe, es ist nicht Bennett, aber es ist cool. Bennett hat währenddessen Lady Gaga designt. Das ist auch Sind eine die Leistung für live, sich. wie sind die Live-Auftritte? Ich habe noch nichts gesehen, deswegen. Und nicht so richtig. Ich habe, glaube ich, nur was mal reingesappt, Es aber. ist halt das komplette, die, es ist die Antithese zu Tension. Also Tension war ja riesig und bombastisch und bei den aktuellen haben sie, glaube ich, nicht mal ein Live-Video. Es ist alles Licht und es Also ist. ich warte immer noch auf die verdammte Deutschland-Europa-Tour. Deutschen Ja, kommt Europa-Tour. nach dem Album. Also nach den drei EPs, glaube ich. Also irgendwas werden die Ja, machen. dann haben die Irgendwas. genug Material auf jeden Ja, Fall. übrigens, ja, stimmt. Die EP ist ja 2 Tage nach unserer Aufnahme rausgekommen. Echt? Ja, ist sie. Wir haben noch drüber geredet, über die zweite Single. Sicher? Die ist noch nicht. Am Freitag draußen drauf ist sie rausgekommen. What the fuck? Ich dachte, das ist schon 1000 Jahre her gefühlt. Nee. Holy shit, Ad Violence, ja. Ja, Oh, Background World ist super, verabschiedet sich in Furzgeräuschen, ist super. Nein, aber okay, ich muss sagen, als ich das erste Mal diese EP gehört habe und dann dieses Background World hatte, dann fand ich es eigentlich so als allgemeiner Effekt geil und ich höre den Track immer noch gerne, aber ich muss sagen, also ich höre den nie zu Ende. Ich höre halt immer den Anfangsteil, Ja, den das ist ich wirklich aber. irgendwie ultra catchy Ja. und ich mag diesen Verlauf so praktisch. Du Aber hast das diesen ist, aber simplen das hast Beat du und so. immer, das hast du auch immer bei solchen Dingen, die irgendwie einen Rattenschwanz hinten dran haben. Ja, Das gut, gibt's dann aber. irgendwann. Nee, aber ich finde an sich der Zwölf Basic. Minuten Computiful Crow, fuck you. 3 Minuten Rap, 9 Minuten Vokoder-Geblubber. Boah, Ja, kenne ich nicht. über dieses Album werde ich auch noch abranten. Du hast es nicht gehört? Nein. Warum soll ich denn Oh. Crow hören? Weil gerade alle 5 Sterne draufklatschen. Was? Ja, Rappersinn hat zum, glaube ich, zum 4. oder 5. Mal die 6-Sterne-Bewertung gezogen. What the fuck? Was ist da los? Wir sind auch bei Ad Violence, finde ich. Wie Ja. findest du die Tracks? Wie findest du die Tracks? Hab's jetzt nicht mehr so im Kopf, hab's zweimal gehört, dass es raus war. Den langsamen, den wir vorher schon gehört haben, finde ich immer noch gut und Background World ist cool, den Rest ist irgendwie an mir vorbeigeplätschert. Ich hab's nicht mehr so im Kopf, ganz ehrlich. Ich hab so viel gehört seither. Es ist ja auch schon wieder 3 Monate her, also wir haben Ja, jetzt. ja. Ja, und. Ich finde sie nicht genial, aber sie vibet. Also ich finde, sie ist auf jeden Fall kein Eintrag, für den man sich schämen muss. Es ist auf jeden Fall wieder eine andere, so leicht andere Richtung. Es ist so ein bisschen Ja. atmosphärischer, ein bisschen ambientiger. Es plätschert ein bisschen mehr, aber das ist manchmal auch besser, finde ich, logischerweise. Ich mag's, Manchmal, dass der Mann manchmal. wieder released. Sagen wir es mal so. Ja, und es ist immer noch, wie heißt es? Ich meine, natürlich klingt es immer noch wie Nine Inch Nails, aber es ist nicht so, dass er jetzt die ganze Zeit die sichere Welle reitet, Ja. so. Es ist schon was anderes Ja, das irgendwie, stimmt. so. Wobei, so war er ja nie. Ich meine, sowas wie Ghost musste auch erst droppen. Naja, aber ich meine, es ist gut, dass er nicht einfach nur alten Kram referenziert oder einfach nur Das Fans stimmt, pleased oder das so. stimmt ja auch. Hier steht immer noch dieser schöne Kommentar, Dreamfader steht doch schon unter schwul im Duden. Ich mach mal die Seite zu. Es Diese ist Seite. einfach so wahr. Es ist einfach so Leute wahr. kennen den Crazy. Und Ja. hier ist immer noch das Liedsheet von Atemlos. Ich klicke jetzt diese scheiß Notiz weg. Warum hast du dieses Liedsheet davon? Wir hatten ein Lager, also ich war jetzt letzte Woche in einem Lager und wir hatten am bunten Abend noch so ein kleines Leiterlied. Mussten wir vorbereiten und ja, als Hommage auf die Action auf den Gängen des Nachts haben wir dann halt atemlos durch die Nacht gesungen. Mit furchtbaren Texten, also so daneben waren die Lochis, glaube ich, Lyrik Gold. Ich habe dazu Klavier gespielt, ich musste das haben. Nice. Es ist verdammt großartig geworden, aber du musst dabei gewesen sein, sonst wird es. Ja, ja, klar, sonst kommt die Atmosphäre natürlich nicht rüber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Genau. Ich frag mich, ich habe hier die ganze Zeit To the Bone offen. Ich frag mich, ob man das ansprechen soll schon. Ich hab's hier. Tatsächlich, Das neue Wilson-Album. Kommen wir später dazu. Kommen wir doch zuerst mal zu erfreulichen Nachrichten. Da hast du schon eine Kritik abgeliefert. Ja, okay, weiter. Was solltest du sagen? Von was habe ich abgeliefert? Du hast To The Bone gerade mit nicht erfreulichen Nachrichten in Verbindung gebracht, aber ja. Doch, ich habe gesagt, kommen wir doch zuerst mal zu... To The Bone ist einfach, das ist so ein harter Brocken, das muss ich... Hast du den neuen Song von FM84 gehört? Ja, habe ich gehört. Es ist ein richtiger Good Vibe Song. Ich habe ihn jetzt gerade eben im Dunkeln, beim Rauchen, im Herbst gehört. Ich glaube, das ist ein Song, den hast du eher am Tag, wenn es am besten noch die Sonne scheint und sowas. Genau. Aber er hat mir schon... Er hat gevibed, aber es ist... Die Formel, die halt funktioniert, finde ich. Ich finde es halt so wunderschön, dass man echt nochmal so richtig cheesige, scheiß billige Synthi-Solos machen kann. Ja, ich weiß nicht. Es hat mich jetzt sehr an die anderen Songs auch erinnert. Also zum Beispiel, ich muss aber sagen, für mich ist auch Running in the Night zum Beispiel ein Ovum, der niemals weggeht. Also der Song. Den kann ich mir immer geben. So. Vor allem, ich finde total genial, warte mal, diesen. Ich nenne es jetzt mal einfach Synth Rush, wo du dann später irgendwann so nach dem Chorus halt ihn hast, der da irgendwie im Mix rumfliegt und dann 100 Synths, die alle zueinander verschmelzen und das ist einfach ein richtiges Brett. Das ist halt die 80er-Formel, was ich halt wirklich sehr schätze an der ist, du hast ja bei den momentanen Popsongs, deswegen sage ich auch immer, das Zeug ist keine Musik, du hast bei den momentanen Popsongs, ich muss auf der Arbeit jetzt momentan wirklich viel Radio hören und du hast immer diese scheiß Lieder, die haben einen Chorus und dann kommt hinten dran so eine scheiße Tut-Tut-Tut-Melodie, weißt du? Nix will ich ausengagieren, das ist einfach nur so ein bisschen Gedüdel. Und das ist dann so quasi die Hookline des Songs. Und das hast du halt jetzt im FM84 Songwriting hast du nicht. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Eben dieses After-Chorus, dieses Post-Chorus-Zeug, wo dann der Chorus so ein bisschen weiter schwingt und halt einfach all diese 1000 Synthes obendrauf. Ja, das ist eigentlich... Anstatt so einen billigen Drop mit oder... Sondern will ich einfach, das geht weiter. Ja. Das ist Geschmackssache, wie gesagt. Ne? Ja, aber das ist halt wenig noch Songwriting-Build-Up und nicht einfach Build-Up aus der Konserve. Ach, Songwriting ist oder so ein ganz komisches Thema. Ist ein, finde ich, sehr verwirrendes Thema. Warum wechselst du jetzt eigentlich auf Ableton? Ich bereue es jetzt schon nicht. Ich habe es jetzt damit angefangen zu arbeiten. Also erstmal, das ist natürlich jetzt ein armseliges Argument bis zum gewissen Punkt, aber ich finde die Basic-Plugins, die drin sind, viel besser. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Die Ableton. Die Grundeffekte und sowas. Ich meine, natürlich, professionelle Leute, ich weiß es, die hast holen du, sich. Hast du dir eine Suite gekriegt oder was? Was? Hast du dir die Suite-Version gekriegt? Was für eine Version nochmal? Die graue. Also, es gibt ja Intro, Standard und Suite. Ich habe die graue, ja. Ja. Gekriegt. Das sagst du jetzt nicht laut. Ich teste das jetzt. Genauso wie ich auch teste Serum, genauso wie ich auch teste die ganzen Arturia 5 Instrumente. Teste ich nur. Ich kaufe die mir, wenn die mir gefallen. Ja. Serum hatte ich tatsächlich 3 Monate lang als Demo auf dem Rechner, immer so mit 20 Minuten Bug und ich wurde nie mit dem Ding warm, ich habe den wieder runtergeschmissen. Ich weiß es nicht, ich mag dieses Konzept, aber es ist irgendwie fast schon zu viel, finde ich. Presets sind halt alle Müll. Es gibt Leute in meinem Umfeld, die schwören auf das Ding, aber ich finde halt einfach, für mich brauchen sind die Presets, das war's. Deswegen liebe ich ja Omnisphere und den Hive. Die sind einfach, das sind Preset-Schleuder, die einfach funktionieren. Da muss es ein bisschen modden, das war's. Ja, ich weiß nicht, die Presets, ich bin auch ein bisschen enttäuscht von denen, aber ich mag dieses Konzept. Ich glaube, wenn man den verstanden hat, so, das mit diesen Wavetables und sowas, ich mag das eigentlich schon irgendwie. Ja, das ist klar. Du hast viel Movement in dem Synth drin, das mag das, ich so. Das definitiv, ja. Ich glaube, du kannst geile Pads mit dem machen. Richtig geile Pads. Ja, das kann er. Also da ist er echt ganz, ganz nahe dran an Omnisphere. Und Omnisphere hat einfach wirklich bombastisches Ausgangsmaterial. Aber beim Serum kannst du halt mehr machen, weil Omnisphere ist jetzt kein richtiger Synthi. Der hat eigentlich seine Waveforms und du kannst ein bisschen was drüber bearbeiten. Es ist kein Nexus, der wirklich nur Presets abspielt, aber... Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es teilweise... Also, oh Mann. Ja, du findest die Plugins super, das kann ich bestätigen. Die Basic-Plugins von Ableton, ich muss sagen, gerade so, was du einfach von den Einstellmöglichkeiten her, selbst beim Basic Reverb hast und alle möglichen Sachen. Sampler ist super, das Simple Delay ist großartig. Es klingt alles 100-mal besser es klingt viel besser als bei Fruity und ich habe irgendwie plötzlich Sachen gefunden, die ich Jahrtausende vermisst habe bei Fruity Loops irgendwie, wo ich den Reverb halt zum Beispiel anders haben wollte. Ich wollte ihn zum Beispiel einfach ein bisschen weniger Stereo haben und da hat mir dann irgendwie auch wieder was gefehlt und das hat jetzt so viel, das ist so lächerlich, dass ich mich darüber gerade so freue, aber es hat so zwei, drei Regler noch dazu, die einfach der Himmel geschenkt hat für mich einfach so, Nee, ganz weißt ehrlich, so ging es mir in vielerlei Hinsicht beim Umstieg von Logic auf Ableton auch. Alleine diese Plugins, dass du da wirklich was machen kannst, weil bei Logic sind die ganzen Plugins ja eigentlich Kosmetik. Klar kannst du da ein bisschen was drehen, aber die Teile sind teilweise 12 Jahre Ist alt oder Logic so. nicht auch primär einfach nur dafür da, um so echte Musik aufzunehmen? Also, was heißt echt, aber halt Also nicht für gut, nee, MIDI. also sagen wir Für so, MIDI. Logic scheißt dich ja zu mit Loops und sonstigem. Also nicht umsonst ist das Standard-Timeline-Programm für alle Leute, denen Ableton zu verbrannt ist, quasi in der Szene. Und es ist auch, Logic ist auch der Standard bei den YouTubern. Also die Lochis haben das, YTT haben das immer benutzt, Alexi Bexi hat das, alle haben das. Also diese ganze, der Punkt ist, da kommen halt einfach noch 10.000 Patches mit und jetzt mittlerweile haben sie auch mit Alchemy einen echt guten Synth. Das ist alles relativ gutes Material, aber das ist alles irgendwie so, ja, eben wie du sagst, das ist auf echte Musik ausgetrimmt. Du kannst damit kaum was Elektronisches machen. Was mich dann sehr verwirrt bei Ableton, aber was ich scheiße finde bei Ableton, ist, dass sie keine 32-Bit-Plugins unterstützen. Jetzt musste ich die alle bridgen mit so einem komischen Programm und sowas, Oh weil ja. ich habe einfach ein paar Synths, so ein paar Free VST-Synths, die Ja. sind einfach, oh, die liebe ich einfach. Das sind einfache Synths meistens. Ich habe zum Beispiel einen, der heißt, oh scheiße, der heißt Rich Man 2. Der sieht richtig kacke aus, der sieht richtig hässlich aus, aber der hat Sounds drinne. Das ist so wundervoll, ohne Ja, Witz. so ging es mir leider auch mit ein paar Sachen. Ich bin ja kein Plugin-Sammler, also ich teste und werf weg, wenn es scheiße ist, was Ja, ich habe leider jetzt auch nicht unbedingt rausgeräumt, ist. aber es gibt wirklich ein paar Free-Plugins, die sich für mich einfach absolut bewährt haben und die ich einfach liebe und die in der Regel gar nicht so komplex sind, aber das sind immer so, da fühlst du dich wohl, du verstehst die Plugins und sie klingen irgendwie immer gut, so. Sie passen irgendwie immer gut in den Mix und du kannst trotzdem gut Ja. was mitmachen. Weiß ich nicht. Da gibt es ein paar schöne, ich will jetzt nicht ewig über Plugins ablabern. Nee, aber das können wir gerne hier. Für das ist Ach der so, ja, stimmt. Podcast. Der Podcast ist ja auch dafür da. I don't know. Jetzt zum Beispiel endlich auf Fruity hat nicht mehr funktioniert. Republika. Das ist ein ganz komischer Synthesizer, den du auch kaum mehr findest zum Runterladen. Das ist irgendwie eine Nachbaute von irgendeinem alten sowjetischen Synthesizer, der einen nein, nicht überkomplexen, aber der so einen ziemlich abgefuckten Sequencer hat irgendwie. Aber du kriegst damit manchmal so schöne Ja. Sequences hin. Einfach, es ist so. Ist praktisch ein modularer Synth für dumme Leute eigentlich, weil du hast nicht diese komplexen, was weiß ich, Dinge, aber es hat Ja. halt dieses Sequencing-Ding, ne? Ja, ich Ich weiß, weiß was du nicht. meinst. Das Spannende bei der ganzen Diskussion finde ich ja eigentlich, du hast jetzt gerade dieses Papierkorb-Album rausgehauen und ich habe es mir angehört. Oh, du hast es ja angehört. Ja. Ich frage mich, wenn das bei dir Papierkorb ist, was muss ich dann denken? Nee, die sind ja nicht alle mit schlechten Intentionen gemacht, aber die sind eigentlich alle nicht irgendwie fertig, die Songs. Da fehlt irgendwie bei allen noch irgendwas, das Ja, ist der aber Punkt. ich finde es ganz qualitativ. Wir können ja mal irgendwo als Überbrückung in diesem Podcast einen aus deinem Papierkorb-Album spielen und dann den Schrott, den ich mit kleinen Kindern in einem Workshop neulich zusammengebastelt habe. Aber in deiner Musik steckt Herz. In deiner Musik. Nein, aber. Das sagst du nur, weil du keins hast. Das ist richtig. Das habe ich verkauft für 25.000 Abonnenten. Da habe ich jetzt auch nichts mehr von, aber so ist das nun mal. Ja. Ach, Ja, du hast es das. gehört. Hast du irgendwas dazu zu sagen, wenn du Ich es hab. schon gehört hast? Ich finde es brutal spannend. Also, ich hab ein bisschen drüber geskippt, jetzt nicht alles gehört. Aber das, was ich gehört habe, hat mir gefallen. Ah ja, Ich weiß nicht, okay. ob es an dir liegt oder ob es an der Musik liegt, aber ich finde es schön, wenn sich Leute Lol. musikalisch entwickeln. Und selbst ihre Resterampe schon klingt wie bei anderen Leuten der Demo-Ordner. Ja, Ja, ich weiß auch nie nicht. erreichen wird. Verstehst du? Ich finde ein wunderschönes Kompliment von Ihnen. Aber Ja. wir wollen nicht wir wollen nicht Circle Jerken, wir wollen nicht masturbieren. Nicht jetzt, noch nicht jetzt. Nee. Ich finde, wir müssen noch mal über Alben reden, okay? Wir haben schon mit 21:41 Uhr. Nee, wir können über Konzerte reden, anstatt dass wir das als Rattenschwanz dranhängen, weil Ja, okay. dann kommen wir nämlich gleich auch wieder auf Alben. Ich war bei Element of Crime, war ich tatsächlich. Okay, und wie Ja, war's? gebt ihr die live, die sind großartig. Also die waren hier Open Air, die hatten nur ungefähr 1, 2 Stunden oder so, aber die waren wirklich verdammt gut. Also alleine Sven Regeners Ansagen sind ja schon das Geld wert. Ich habe die noch nie gehört, ich kenne die nicht. Boah, da verpasst er was. Also das ist Liedkunst. Poesie. Und dann 2 Tage später war ich bei Jacob Collier. Das ist dieser, kennst du den? Warte, Jacob könnte sein, den Namen sagt man. Collier, was? Ah, Collier. Jacob Collier, warte mal, den habe ich irgendwo mal gesehen oder gehört. Such mal nach der Don't You Worry About a Thing. Doch, den kenne ich. Doch, den kenne ich. Den hast du mir letztes Mal schon gezeigt. Oder Ja, so. Oder hab ich ich erinnere live mich an das ge Cover, ja. My Room. Ja, ich hab den live gesehen. Und wie war? Technisch spektakulär, ansonsten belanglos. Also, du musst dir das so vorstellen. Ein kleines, hyperaktives Kind, das auch noch jünger ist als du selbst, rennt da über eine riesige Bühne zwischen 150 Instrumenten, loopt sich ständig selbst. Alles hat eine riesige Videoinstallation, die dich völlig ablenkt vom Künstler selbst, weil das Video allein fickt schon deinen Kopf. Dann ist alles extrem auf Hyperaktivität und nervös getrimmt. Der Vocoder geht ja irgendwann nur noch auf die Eier. Es ist so völliger Overkill und Balladen kann der Mann auch nicht. Es gab einen Song, da hat er sich irgendwie 15 Minuten ans Klavier gesetzt. Da wolltest du ihn nach 6 Minuten erwürgen. Mit Vocoder? Nee, ohne. Oh, immerhin. Die Vocoder-Sachen gingen. Das Beach Boys-Cover In My Room, das war fucking großartig. Und der Abschluss, wo er dann, es hat das ganze Konzert über geregnet, es war auch Open Air, wo er dann rausgelaufen ist mit dem, was war's nochmal? Es war nur ein Mikrofon. Ist er rausgelaufen, das Publikum mit Regenschirm und Mikrofon, hat Blackbird, Singing in the Rain, gesungen, also wirklich im strömenden Regen. Das kam noch sehr, klar, es wurde auch gelobt, aber das war Kunst. Weißt du, das hat so was Echtes gehabt. Also spätestens als dann die Loops aus war und er einfach weitergemacht hat. Das hatte so was Menschliches. Vorher war es eher so, okay, ich reiß hier mein Programm runter. Und das hier hinten sind meine vier Leute, die mir unterstützen, damit das Ganze so ist, wie es ist. Mhm. Und nicht so alt, der schmeißt das Video auf den Müll. Was war denn mit dem Video? Wie meinst du, ablenkend? Also er hat halt überall diese Xbox Kinect-Kameras, oder? Und hat sich da quasi hundertfach dupliziert. Also wenn er sich so dazwischen 20.000 Instrumenten hin und her gerannt ist, hat er sich halt überall quasi im Video ist er sitzen geblieben und hat seinen Loop weitergespielt und ist halt in echt auf die andere Seite gehopst. Ist eine coole Idee. Es ist eine geile Idee. Erstens, nein, in Schnells haben das auch gemacht. Es sah besser aus. Zweitens, wenn du das bei jedem fucking Song machst, regst du dich irgendwann auf. Und wenn du eine Ballade mit Video unterlegst, das noch nerviger ist als deine Ballade selbst, dann, ouch. Ja, weil so einer Ballade passt sowas wirklich nicht. Sowas kann man für ein, zwei Songs vielleicht mal machen. Ganz ehrlich, ja, nee, In My Room war wieder mal großartig, weil da war es halt so ein bisschen so videomäßig, hatte die Videoeffekte live geklatscht. Ich glaube, das war auch das Einzige, wo ein Kameramann auf der Bühne war. Aber das war wirklich Interaktion. Das Problem ist halt, ich habe sowohl Nine Inch Nails im Kopf, die ja wirklich mit dem Video spielen konnten, und ich habe 1975 gesehen, die aus riesiger Videowand ein riesiges Schattenspiel gemacht haben. Und das war auch super. Aber dann kommt halt irgendeiner, der eine Standard-Großleinwand nimmt und dort einfach nur Blödsinn macht mit. Darf ich mal das von Nine Inch Nails sehen? Welcher Tour war das? Oder wo hatten wir das? Die Festival-Tour. Such mal nach Fuji Rocks 2013. Warte, Nine Inch Nails, Footy Rocks? Ja, irgendein japanisches. Ich glaube, es ist bei Closer irgendwo Minute 40 rum. Ah, Fuji meinst du? Ja. Okay, warte, bei Closer. Hat das Mikrofon wieder Laute verschluckt? Hörst du mich noch, oder? Warte mal, ja, was? Ja, ich höre dich noch. Nee, das Mikrofon hat wahrscheinlich wieder was verschluckt. Bei mir, bei dir? Bei mir. Okay, lass mich mal kurz gucken. Es geht mal kurz drin rum, kurz in dem Song. Ich bin nämlich dabei gerade. Mal sehen, wie das aussieht. Also ich weiß nicht, was da passiert, aber die Videoleinwand bewegt sich irgendwie. Warte mal. Ja, großartig, hä? Wow, das sieht echt cool aus. Ich sehe nicht, was du meinst mit deinem komischen Loop, aber das sieht auf jeden Fall ultra cool aus. Nee, das machen die hier natürlich nicht. Die machen hier auch nur, die machen hier, glaube ich, keine Loops. Aber die machen auch eben das Xbox-System. Und da geht... War schon der Moment, wo die Wand aufgeht? Ja, ja. Nein! Nein, die haben einfach eiskalt in Closer... Diese eine Lied aus dem Song von Pretty Hate Machine drinne. Ja, Sunspots. Nee, stimmt nicht, Blödsinn nicht. Nee, doch, was? Sunspots? Ich meine, nee, stopp, die haben eine. Nein, Closer und dann haben die, glaube ich, Terrible. Nein, dieses. Ja, ich weiß, was du meinst, aber. Diese richtig cheesige Synth-Lied, die aber ultra catchy ist aus Pretty Hate Machine. Nee, stimmt nicht. Sunspots haben sie dann bei Sanctified reingebaut. Die haben sowieso gemashupt auf dieser Tour. Echt, wie cool. Das Fuji Rocks-Ding ist absolut fucking großartig. Das ist für mich, das ist auch, ich hab kein Full-Konzert von Tension, aber von Fuji Rocks habe ich das auf der Platte. Ich glaube, das like ich mal, damit ich mir das irgendwann mal angucke. Das sieht ja echt ui. Ja, dude, gib dir das. Das ist eine wunderschöne Talking Heads Hommage vor allem. Stop Making Sense, falls du die kennst. Was? Warte, was? Nochmal. Falls du die Stop Making Sense Tour von den Talking Heads. Nee, kenne ich nicht, aber ich bin gerade irgendwie ein bisschen. Ja, bin gerade ein bisschen sad, dass ich niemals so ein cooles Konzert sehe. Wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Jetzt sind es ja nicht mehr in so großem Rahmen irgendwie, glaube ich. Naja. Na, ich war ja auch auf dem Konzert, kaum zu glauben. Ich war ausnahmsweise auch mal wieder auf dem Konzert. Ich war auf Everything in die Stadtpalast. Davor war noch ein kleiner Voreck, Jen Clower hießen die. Das ist so eine australische Indie-Rock-Band, die ein paar ganz süße Songs hatte, nichts Besonderes, aber war ganz süß, sag ich mal so. Also weil ich Ja. bin, es Ja. gab zwei, drei Songs, die richtig kacke waren, fand ich persönlich. Ich kannte die aber im Vorhinein nicht und ein paar, bei denen ich dann wirklich, das war total merkwürdig. Es hat uns einfach ein 60-Jähriger hat uns angemoshpittet und wir haben zu dritt gemoshpittet mit einem 60-Jährigen. Ohne Scheiß, weißt du? So, eigentlich hatte ich Angst, dass der gleich irgendwie umfällt oder so. Ich weiß nicht, der ist ultra abgegangen. So, du meinst so Eurovision-mäßig, lebt der Opa noch? Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall rumgesprungen, dann ist angesprungen. Wir haben ihn zurück angesprungen. Es war irgendwie Ja. lustig. Ich weiß nicht. Halt bei der Band und nee, aber dann kam natürlich Everything, Everything und also ich muss auf der einen Seite sagen, es war halt, eigentlich war es ein halbes Festivalkonzert. Das heißt, es war nicht ewig lang gewesen. Ich glaube, also sie haben zwar 15 Minuten überzogen, aber es waren letztendlich trotzdem nur 1,5 Stunden, in Ja. Anführungszeichen nur. Und es war jetzt auch keine krassen Effekte, die sie live hatten oder sowas. Gut, sie hatten bei ein, zwei Songs ein bisschen ein paar süße Lichteffekte oder sowas, aber Ja. was war halt eine kleine Tour so. Aber der Ja. Venue war wunderschön. Ich weiß nicht, ob da das Paradiso was sagt. Doch, sag mir was. Ist ein wunderschöner Venue, finde ich. War ich selber nie, aber habe von Leuten gehört, die drin waren. Das muss ein unglaublich gutes Ding sein. Es ist wunderschön, wirklich. Und Ist, glaube ich, ist glaube ich, so ziemlich die Lieblingsalternative zum 013. es ist ein ziemlicher Klassiker halt auch. Es ist jetzt nicht Ja. riesig, es ist halt gemütlich noch. Aber da haben dann schon Joy Division, Nirvana, was weiß ich, gespielt. Da haben Na halt, klar. hat halt jeder schon mal gespielt irgendwie. Na, in jedem Falle. Und live, was soll ich sagen? Es war einfach. Ja, es war einfach toll. Also sie haben ihre Songs halt super toll performt. Es war technisch alles perfekt eigentlich wirklich. Also weiß ich nicht, wenn man Die sich, sind ich weiß live, nicht. glaube ich, einen mehr, oder? Also die haben Ein einen richtig Keyboarder-Menschen, verrückter oder? Keyboarder, der so sieht, als wäre er da auf LSD oder sowas. Ich weiß nicht, was der da macht, live, der Keyboarder. Aber er ist da irgendwie immer auf den Keys am rumhauen und ist da so. Ah! Ich kann das jetzt gerade, ich würde es gerne zeigen, aber ich kann es nicht. Es ist Ja, einfach nur. Er stirbt einfach vor den Keys, weißt du? Es ist aber total genial. das ist, glaube ich, Ansonsten. so, dass das ist das Äquivalent zu den Gitarristen. Weißt du, die ja frei rum sind, kannst du halt irgendwie, du bist halt an deinen Platz gefesselt. Ja, aber was man auf jeden Fall gesehen hat, sie So, hatten ich glaube, so. so ging es Felix, glaube ich, auch, als Jakob bei Into the Mire auf dem Boden lag und er einfach nur so, oh, wenn ich jetzt den Minimoog runternehmen könnte und da auch hinlegen könnte. Ich bin noch nicht ganz fertig hier mit dem Ja. Konzert. Also, ich weiß nicht, hast du das neue Album gehört? Fever Yep, Dream, ja, ne? ich hab's gehört, ja. Wie gesagt, also technisch super. Ah, okay, es gab ein kleines Problem. Er hat am Anfang ganz kurz abgefuckt bei Fever Dream, weil der Song hat dieses synkopierte Klavier und dabei singt er halt. Hat am Anfang kurz abgefuckt irgendwie, aber ansonsten war es eine perfekte Performance. Hat seine Stimme, genauso wie auf den Alben, klingt sie wirklich so. Du denkst, es ist auch viel Post-Production dabei, null. Er klingt 1:1 so live. Du hast diesen schmächtigen, mächtigen Typen da vorne und dann fängt er an so. Es ist. Au! Sorry. Das ist gut. Naja, aber tolle Songauswahl und so. Und Fever Ja. Dream war einfach genial. Ich weiß nicht, ob dir der Song gerade direkt was sagt, der Titletrack Ja, das Fever sagt mir, Dream. das ist, glaube ich, derjenige, der hängen geblieben ist, weil ich hab die Platte gehört. Du hast mir ja die Band empfohlen. Ich habe die Platte gehört und die hat mich, das ist so ein typisches Album, das flasht dich, solange es läuft und nichts bleibt hängen. Das ist gleichzeitig total geil und völlig kacke. Ich habe noch hier aufgeschrieben, Mische furchtbar. Ich glaube, Mensch, furchtbar findest du? ich habe es halt auf der Autobahn gehört. Also von daher, ich müsste mal wieder zu Hause hören. Ich finde sie nicht genial, aber ich finde sie eigentlich ganz Nee, gut. Ich weiß nicht. ich glaube auch, dass im Nachhinein habe ich sie wahrscheinlich durchs Unterwegssein ein bisschen zu hart bewertet. Aber der Punkt ist, ich habe mir das angehört und gedacht, okay, gut, ja, geht so. Dann habe ich mir Get to Heaven angehört und nachdem ich dann gemerkt habe, dass ich Track 5, also Spring, Sun, Winter, Dread, etwa 10-mal geloopt habe, Es ist auch einfach so ein catchiger das Song. ist, Alter, Er das. besteht aus so viel catchigen Parts. Allein schon Ja. erstmal dieses Intro mit diesen tiefen Stimmen ist schon Und so fucking alles bleibt catchy. hängen, alles Ja, bleibt hängen. und du hast Und du. diese, ich weiß nicht, was Ja. für Gitarren, die so ein bisschen so hart plackt klingen. Die klingen so Ja, richtig ja. so, ich weiß nicht. Es ist halt dieser Synthie-Reggae, der einfach funktioniert. Dann der Und Refrain der natürlich Punkt ist, und. ja, ich habe mir den, wie gesagt, nachdem der 10-mal lief, habe ich gemerkt, was an dieser Band eigentlich dran ist. Und warum die diese geil finden. Und dann habe ich mir Ark angehört und dann habe ich verstanden, warum du diese Band liebst. Und dann habe ich mir Man Alive angehört und dann habe ich mir gefragt, wie kann man von sowas eigentlich so tief sinken? Weißt Findest du? Man Alive am besten? Na, sag mal so, wenn du deren Platten in umgekehrter Reihenfolge hörst, dann machen die eine geile Entwicklung durch. Weiß nicht. Und das ist eigentlich ein Black Eyed Peas Gag. Ich finde persönlich, dass, wenn wir schon über Everything Everything reden, dass Man Alive vielleicht schon fast wieder zu exzentrisch ist, in meiner Ansicht Ja, es ist halt irgendwie. das Es hat Aquarius, ein weißt paar. du? Es ist so ein bisschen, ich würde es mit Haken vergleichen, weil die sind ja bei Aquarius auch völlig ausgetickt. ich würde jetzt nicht sagen, dass Ark gleich Visions ist, aber Also Man Alive finde ich ist ein bisschen ähnlich da. Es ist halt wirklich absolut verrückt, wenn du so Songs wie Schoolin' hast irgendwie, die so alle möglichen merkwürdigen Melodien aneinander klatschen, wo du denkst, so was? So, wie kommst du auf diese Idee? So, ich weiß nicht, so. So, wie kommt man auf die Melody-Lines? Weißt du, was ich meine? Irgendwie so? Ja, klar. Das ist irgendwie voll unnachvollziehbar. Das ist eben noch die Kunst. Aber sie sind ja auch eine ziemlich mastrige Band. Ich weiß nicht, Ark war auch gutes Album, finde ich. Hat ein paar tolle Songs, also ich weiß ja, nicht. Also Ark hat Kopfweh gemacht, ganz ehrlich. Ark fand ich, ich hatte relativ hart Kopfweh, ja. Aber lag das an Ark oder woran lag es? Es lag an Ark. Hä, warte mal, du meinst es doch gerade, dass die Entwicklung weitergeht. Ja, rückwärts. Ja, aber, nein, warte, nee. Aber fandest nee. Du jetzt Get to Heaven besser als Ark? Doch, oder? Nee. Ich fand tatsächlich, Ark fand ich vom musikalischen, ich fand's spannender. Get to Heaven hat dafür unglaublich böse, catchige Sachen. Get to Heaven ist ein einziger fucking Ohrwurm. Ich würde sogar sagen, Get to Heaven besser, aber nicht spannender. Verstehst du? Ja, aber gut, geht's immer um möglichst komplex. Ich meine, sie hätten von Anfang an so weitermachen können. Das stimmt nicht. Ich finde den Verlauf finde ich ja cool, aber du merkst halt einfach, wie sie im Fahrwasser finden und immer, wie soll ich sagen, fokussierter werden. Das ist cool, weil Fokus finden, aber das ist auch gleichzeitig irgendwie auch schade. Das ist die Frage, was man, also ich verstehe, wie heißt es, also Fever Dream hatte halt jetzt wirklich ein paar Songs, die ich ziemlich langweilig finde tatsächlich. Ich finde Desire zum Beispiel klingt wie so ein zweitklassiger Muse-Song, offen gesagt. Oh, was klingt denn bitte nicht wie ein zweitklassiger Muse-Song? Das ganze letzte Muse-Album klingt wie ein zweitklassiger Muse-Song. Nein, drittklassig, wenn du es nicht. Aber es hat einfach Second trotzdem absolut geniale Tracks, finde ich. Es gibt keinen Track sonst, der wie Fever Dream klingt auf den das anderen stimmt. Alben. Das stimmt. Ivory Tower finde ich auch genial. Vor allem ich mochte den ersten, der war cool. Night of the Long Knives? Yep. Ja, nee, aber Ivory Tower finde ich dieses, weiß nicht, ob du dich nennst, I'm in my Ivory Tower, I'm in my Ivory, was du meinst. Mit diesem du hast ein polyrhythmisches Solo am Ende praktisch. Und es ist echt ziemlich cool eigentlich tatsächlich. Mhm. Das ist schon eine coole Band, die haben echt Ideen. Ja, der hat Popmusik studiert, der Haupt, glaube ich. Ich wusste nicht, dass man sowas studieren kann, aber offensichtlich kann man das studieren. Ja, das merkst du. Für mich ist es halt so ein bisschen ich mag's. Aber es ist halt auch nicht, wie gesagt... Nee, ich kann es auch verstehen, das neue Album ist nicht genial, das ist ein Grower. Dadurch, dass ich auf einem Konzert war, haben die Songs natürlich jetzt nochmal eine andere Wirkung für mich natürlich. Ich finde jetzt fast jeden Song irgendwie so als ein bisschen kitschige, so... Es ist halt cheesy teilweise richtig, aber so cheesy, wie man es manchmal wirklich haben will einfach. Ja, so, klar, die letzte 1975, die ist auch cringe. Also mit diesen ganzen Chor-Geschichten. Ja, aber manchmal will man das halt einfach. Manches macht halt einfach Spaß, weißt du? Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ich glaube, das ist eine der das 1975 mit dem ewig langen Titel. Das ist, glaube ich, die eine der wenigen Platte, die sich wirklich konstant auf der 1 hält. Jetzt auch so Rückbetrachtung auf die Jahrescharts. Das ist für mich einfach eine Pop-Blaupause. Klar ist, das darf auch cheesy sein. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Muss jetzt aber sagen, die schreiben jetzt für meinen Geschmack noch so ein bisschen eingängigere Songs. Everything bleibt hängen, wenn es sowas ist wie Spring, Sun, Winter, Dread. Dann haben sie auch ihre spannenden Momente, die wirklich spannender sind, aber da hörst du sie halt, weil sie eben auch was können und nicht einfach nur Pop liefern. Ja, ich weiß nicht, also ich finde erstens, ihr bestes Album ist immer noch Get to Heaven, das finde ich persönlich super und zwar nur CD 1, CD 2 ist halt, es hat Habsburg Lip und der Rest, den finde ich eigentlich nicht gut, aber naja, also CD 1, Get to Heaven, finde ich, ist für mich eines der besten Alben des Jahres gewesen, persönlich. Es sind alles ein bisschen Grower, aber es hat so tolle Songs. Erinnerst du dich an No Reptiles zum Beispiel auch vielleicht? Jupp, habe ich gehört. Ja. Like a fat child in a pushchair. Ich mochte auch den Title-Track, der war auch sehr schön. Get to Heaven ist halt, glaube ich, Get to Heaven, da haben sie ihre Formel entdeckt. Und Everything und Blödsinn, bei A Fever Dream haben sie dann versucht, irgendwie was anderes zu machen. Ist ihnen auch gelungen. Halt elektronischer. Es ist nicht so gut, das muss ich sagen. Aber ist ihnen auch gelungen, aber es ist halt nicht Get to Heaven 2 und ist auch nicht qualitativ. Ja. Ark ist egal, wir haben genug über Everything geredet. Auf jeden Fall, das Konzert war aber trotzdem ziemlich geil. Kann man sich bei so einer Band auch denken, dass die live auch schon Stimmung machen können, selbst wenn sie nicht fett Lichter haben oder so. Also ja, vor allem, die ist ja noch halt, also sie ist jetzt nicht komplett unbekannt, aber sie ist ja jetzt auch keine Mainstream-Band so richtig. Aber es ist so, du merkst auf jeden Fall noch, wie unglaublich viel Spaß die dabei haben, dass Leute ihre Musik feiern, sag ich mal so, weißt du? So. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch im Ganzen. Also die haben auf jeden Fall Charakter live. So, das ist nicht das Gefühl, dass sie das jetzt einfach runterspielen, weil sie müssen, sondern weil, weiß ich das, nicht. Das habe ich, ich habe diesen Auftritt von in einem Festival mit den roten Jumpsuits gesehen. Das war schon echt großartig. Aber es gab noch ganz viele andere Platten diesen Monat. Wo willst du nur anfangen? Ja, wo will ich anfangen? Ich habe hier noch dieses schöne Zitat von laut.de. Nein, willst du bei To The Bone anfangen vielleicht? Ich fange nicht bei To The Bone an. Warum willst du nicht mit To The Bone? Was willst du denn? Ich fange beim toten Chester Bennington an und diesem schönen Zitat. Jetzt hör auf! Wir brauchen dringend mehr Akzeptanz für und Aufklärung über psychische Erkrankungen. Die fordern nämlich weitaus mehr Tote als der internationale Terrorismus, linke Gewalt und Deutschrap-Beef zusammen. Das stimmt, aber in jedem Falle. Also, ja, also, Depressionen, to the bone, Stephen Wilson. I'm tired of Facebook, man. I'm tired of my feet of clay. Oh Mann, ich weiß es nicht. Ich finde irgendwie, boah, ich glaube, to the bone, das ist so, ich habe, glaube ich, noch nie ein Album gehört, wo ich mir so unsicher war, was ich davon halten soll. Ja, mir ging es ganz ehrlich. Ich meine, ich habe Hand Cannot the Race wirklich geliebt. Ich habe diese Platte geliebt. Das weißt du, ich habe es nicht so geliebt wie du, aber immer wenn ich es, also das ist für mich, ist nie so riesig hängen geblieben, bis auf ein paar Tracks, aber so, immer wenn ich es als Ganzes gehört habe, habe ich es teilweise ultra gefeiert. Also ich hatte schon richtig Spaß in dem Album manchmal. Ich glaube, der springende Punkt ist halt, ich bin ja nicht der wirkliche Wilson-Hörer. Also ich mag das Zeug, was er solo gemacht hat. Die erste ist mir ein bisschen zu noisy, die zweite ein bisschen zu jazzy, die dritte ein bisschen zu retro. Hand Cannot the Race ist halt die Schnittmenge aus allem, plus sehr viel Pop obendrauf. Und, ich war auch nie ein Fan. Ich muss sagen, auch zugegebenermaßen von, ist ein bisschen bescheuert, aber von dem Album vor Hand Cannot Erase, The Raven, da ist mir eigentlich nur der Title-Track hängen geblieben. Das ist auch grausam überhyped, ganz ehrlich. Also da macht er haben die Songs echt Momente. Es gibt diesen Doppellauf nach dem Flötensolo bei Holy Drinker, wo Holzmann einfach völlig auf der Hammond ausrastet, und zwar unisono mit der Klampfe zusammen, aber das ist so ein Moment, der geht irgendwie eine Viertelminute und du denkst einfach geil, geil, geil, geil, und das ist zu Ende. Wie gesagt, bei mir nur The Raven Red Refused to Sing. Es ist einfach so nice mit dieser Klarinette und diesem, einfach einem, er kann einfach richtig schön so diese langsamen Build-Ups irgendwann so in epische Crescendos ausarten. Fünf Minuten auf vier Tönen und dann dieses wunderschöne Ende. Ja, ist aber super, also der Song wurde auch nicht langweilig. Ja, ganz ehrlich, er hat mich damals depressiv gemacht, als er das am Schluss in seinem Konzert gespielt hat. Ja, verständlich, das ist ja auch echt ein heftiges Und nach Hand Cannot Erase bist du ja schon fast innerlich tot. Und dann noch den Raven hinterher. Achso, du meinst den Title Track? Meinst du Routine oder? Routine ist eigentlich die ähnliche Formel, aber. Nee. Ich meine das komplette Hand Cannot Erase. Ach so. Das Album durch, dann ist Ascendance Heron. Dann kommt der Zug am Block und da spielt noch. Dann spielt er Watchmaker hat er noch gespielt und Sleep Together. Aber dann spielt er noch den Raven. Und du denkst schon, okay, gut, ich bin vorher schon kaputt gegangen, jetzt noch das. Und das ist eigentlich sehr schade, weil die Tour hatte keine gute Setlist. Die Tour hatte mit Lazarus noch eine Porcupine Tree Perle, aber. Ansonsten war es halt echt nur Kack, den man schon gehört hat, plus Hand, und es war ein bisschen zerfahren. Und der hat so, also gerade ich finde ja das Live-Album Get All You Deserve, finde ich immer noch das Beste von ihm. Weil der hat so Perlen drin wie Remainder the Black Dog oder auch No Part of Me. Das fällt halt alles weg, weil er das irgendwie nicht mehr geil findet. Er ist so ein Typ, der irgendwie seine alten Sachen nicht gerne spielt. Das Problem ist, was ich mit To The Bone habe, ist, Wilson will Pop machen. Also, es ist aber trotzdem kein Pop und er hat so ein Mittelding jetzt. Es ist in der Regel, also mit Ausnahmetracks natürlich, aber so allgemein gesehen ist es nicht wirklich catchy so richtig. Nee. Aber es ist auch nicht mehr so cool Pro. Ich weiß es nicht. Es ist Kopfpop. Es ist genau das, was Genesis versucht haben zu machen, als Peter Gabriels Solo-Karriere funktioniert hat. Ich habe einfach so. Ich weiß nicht, ich denke mir manchmal, dass es vielleicht an der Situation irgendwie lag, weil manchmal ist man ja gar nicht so aufgelegt, aber dieses Album ist so an mir vorbeigezogen und ich hatte 90% zwei Emotionen. Manchmal gab es natürlich Momente, die mir gefallen haben, aber in der Regel war es so, entweder ist es an mir vorbeigezogen oder es ging mir auf den Sack. Ganz ehrlich, also Perry ist, glaube ich, fast der beste Song. Nee, stimmt nicht, das Ende ist super. Song of Unborn ist vielleicht eine der besten Wilson-Balladen. Den muss ich auch sagen, da war ich irgendwie schon so negativ gestimmt, aber er hat mich dann so ein bisschen noch in die richtige Richtung getrimmt. Ja, Detonation reißt ja auch noch relativ gut raus mit diesem, mit diesem ewig langen Funk-Teil am Ende. Aber der ganze Rest blubbert halt so ein bisschen an dir vorbei. Es ist so ein bisschen Billig-Trend, so ein bisschen viele Emotionen. Genau, das finde ich aber wirklich am schlimmsten, wenn Steven Wilson versucht, Nine Inch Nails zu sein. Es klingt aber immer so, als hätte das jemand gerade mit so seinen ersten Versuchen mit FL Studio gemacht. Irgendwie so genau. Ja, so, genau so. Hier während so, Trent einfach richtig Ahnung von Synths programmieren hat und so. So Laminat rein, ein bisschen Farbe an die Wand klatsche. Ja, weiß ich nicht. Es ist so, komm, wir hauen einfach irgendein düsteres Atmo-Pad in den Hintergrund und eine Drummaschine und dann ist das Nine Inch Nails, weißt du. Der Punkt ist, dass Wilson das ja auch kann. Aber kann er das? Ja, Ancestral? Gut, nee, stimmt, das waren kein, da war es kein Atmopad, das war das, das Piano. Aber ich kann dir jetzt genau an Ancestral kann ich dir halt sagen, was das Problem mit, ist, das ich mit der Platte habe. Ancestral ist für mich bezeichnend für Hand Cannot Erase und für diese Wilson-Momente. Und wo kommen die? Die kommen an dem Moment, wo du aus diesem aus Transience rauskommst, das ja so eine ruhige Akustikballade ist mit einem schönen Synthes im Hintergrund. Und dann kommt einfach diese Drum Machine und du merkst schon, oh, jetzt kippt's, weißt du? So richtig schön zerfahren, zerfranst, dann die ersten Piano-Akkorde, die Stimmung Ich hör's gerade. fällt in den Keller rein, oder? Dann die ersten gebrochenen Vocals durchs Telefon, also Wilson singt ja sowieso gern durchs Telefon, dann dieser Flötenpart, die Drums fallen weg, alles bricht auseinander, dann kommt wieder das Build-up, alles steigert sich rein, dann ist nochmal dieser drumlose Part, Wilson am Leiden, dann voll auf die Fresse. Ja, ich hör's gerade, das klingt echt besser. Ich weiß es nicht. So. Brachialstes Gitarrensolo hinterher, voll auf Emotionen. Und dann dieser Crimson-esque-Build-up einfach über 4 Minuten einfach nur so, also weißt du, so ganz langsam aufbauen, bis es dann endlich irgendwo bei Minute 8 auf die Fresse gibt, weißt du? Und Ja. der baut immer, und das Stück hat einen Moment nach dem anderen. Das Und stimmt, ich skippe gerade durch und ich hatte das jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung, aber es macht mir gerade wieder Lust auf Hand Cannot Erase, so, ja, und der was ich Punkt irgendwie ist, für mich in den Schatten gestellt hat, dadurch, dass ich so. die ganze Platte ist so. Die ganze Platte hat solche Momente, wo du einfach nur denkst, what? Und Also ich finde Routine immer noch super, weiß ich nicht. ja, Und Routine ist, glaube ich, ein Meisterwerk für sich. Für mich liegt es ein bisschen hinter Ancestral, weil es halt ich bin halt der Typ, da will ich ich mit. mag ihre Stimme echt. Die ist ja dieselbe von Pariah auch, ne? Ja, Ich muss die manchmal, kommt ich habe mir die einen Moment offen gesagt ja. gewünscht, warum kann sie nicht Lead Vocals machen und dann ist Steve Wilson irgendwie. Du musst dir mal von Ancestral ihre Version anhören. Die hat auch Lead Vocals gemacht auf Ancestral, die Wilson ganz kurz vor Ende noch ausgetauscht hat. Gegen seine eigenen. Was für eine Fotze. Nee, aber vor allem, nee, ich glaube, die hat Routine, hat die live auch selber gesungen. Nee, ich find's, sie hat eine tolle Stimme, muss ich einfach Ja, sagen, und wirklich. Super ist gut. ich freue mich drauf, sie diesmal live zu sehen. Denn Kumpel von mir, der von To The Bone völlig begeistert war, ich habe keine Ahnung, was mit dem Mann los ist. Ich habe den letztes Mal zum Wilson geschleppt. Auf der Hand Cannot Erase Tour und der schleppt mich jetzt auf die To The Bone Tour. Ist schade, ich weiß nicht. Auf die To the Bone Tour würde ich jetzt nicht mehr unbedingt gehen, aber auf Nee, die. würde ich tatsächlich auch nicht mehr. Ich mach's, weil ich günstig dahin komme. Ja klar, dann würde ich es Und auch machen, aber weil es halt spannend ist. Also nicht aus ich. Eigeninitiative. Ich gehe als nächstes noch Nee. auf ein Al-J-Konzert und das war's dann. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht ganz fertig mit To the Bone so. Ich würde eigentlich gern, Nee, ich hätte es gern noch zwei, drei Mal gehört, aber es ist vor ja. allem viel so, es ist halt so dieses Ding. Erstens, ich hab so, das klingt jetzt natürlich sehr, sehr vage irgendwie, man ist so ein Es blöder Musikkritiker braucht dann. verdammt viel Überwindung, das Ding nochmal einzulegen. Wenn ich denke, ich will Wilson hören, dann gucke ich auf To The Bone, das noch relativ weit vorne in meinem zuletzt gekauft Feld liegt, das beim iPhone halt direkt am Anfang ist. Wenn du die Musik-App öffnest, kommen deine aktuellsten Sachen rein. Und dann denkst du, nee, scroll doch lieber runter und hör Hand Cannot Erase. Ja, nee, ich denk's mir nur, ich habe das Gefühl, das ist so ein wirklich komischer Begriff, das muss ich mal sagen. Ich habe das Gefühl, dass Steven Wilson auf diesem Album irgendwie keinen Geschmack hat. Weißt du so, ich habe so das Gefühl, er hat so, ich weiß nicht, ich finde schon allein dieses Er hat Cover ist schon ziemlich geschmacklos. Nee, ich finde dieses. einen, aber es ist einfach, er ist halt scheiße. Nee, also ich dieses Cover zum Beispiel, was soll dieses Cover? Es ist so. Augenkrebs. Nee, ich habe so das Gefühl, genauso wie mit diesem, das ist so die Verbindung mit Tyrant of Facebook für mich. Es ist so, ich wäre gerne jung und irgendwie bin ich aber nicht jung, merke ich gerade. Ich bin ja schon 50 oder 60 oder Ich freue, 70. er ist, er wird, er wird 50 Ende Jahr. Aber ich freue mich drauf, wenn er dann YOLO brüllt auf der Bühne. Ich weiß, macht er das? Nee, ich warte drauf. Ich kann es mir vorstellen, ich weiß nicht, es ist Ja, so. ganz ehrlich, nach dem Ding erwarte ich alles. Er kommt mir manchmal vor wie so ein halt irgendwie so ein Vater, der versucht so ganz nah an der Generation zu sein manchmal irgendwie so an der jungen Generation. Nee, mir kommt er immer noch vor wie Tony Banks, der versucht, Peter Gabriel zu erreichen mit seinem aufs Trio geschrumpften Genesis. Oh Mann, ey. Und das ist Trauer, das Ich weißt weiß nicht, ich habe irgendwie noch nicht du. ganz auf. I can dance. I can walk. Only thing about me is Es gab irgendeinen Song, wo ich the mir, wo ich, den ich auch irgendwie sehr unpassend finde. War das The Same Asylum as Before, wo plötzlich irgendwie die Gitarren so 3 Millionen Mal distorteter Ja, werden und das klingt irgendwie das ist ein so. Wunder. Das ist, glaube ich, noch der zweitbeste Song von der Platte, finde Ich ich. weiß nicht, Ich für mich liebe kam das so den. vor. Es ist Nee, ein für mich kam Trottel. das so vor, so, okay, Wilson, das ist jetzt. Ich habe so das Gefühl, dass er sich denkt, das ist jetzt irgendwie ein heftiger Moment, aber für mich ist dieser Song genau an der Grenze, wo er noch nicht heftig genug ist, um für mich jetzt heftiger Song durchzugehen, aber so heftig ist, dass er mir auf den den Sack geht irgendwie. Ich weiß nicht, aber... Ja, es ist so dieses In Absentia in Scheiße. In Absentia war gut, das hier ist eher Scheiße. Er kopiert sich ja sogar selbst. Das ist komplett... Ja, zum Beispiel dieser Knabenchor-Junge, der ist auch irgendwo nochmal da wieder mal. Ja, am Ende, aber den finde ich passend. Der passt, aber es ist wieder ein Ninja-Tiab dabei. Ich habe so das Gefühl, so... Er versucht vielleicht echt so ein kleines bisschen Handcannot Erase so. Nee, er versucht Handcannot Erase zu verdrängen, habe ich das Gefühl. Er weiß ganz genau, dass er damit seinen Zenit hatte. Ich meine, sorry, nach dem Raven hatten ihn alle schon scheitern gesehen. Und dann kommt das Handcannot Erase, das nochmal besser ist. Aber ja. Ganz ehrlich, Handcannot Erase. Das hat einfach eine Story erzählt, ich weiß nicht. Ja, Handcannot Erase profitiert so dermaßen von seinem Setting. Ja, und von dem Album-Kontext, so, weißt du? Ja, so, da flowen die Tracks einfach. Frau krepiert in Wohnung, ich schreibe eine Story darüber, bestens. Und ich nehme nicht mal die Story original, sondern ich baue noch was Besseres drauf. Aber wenn Steven nicht so ein gefühlt so ein allgemeines Album-Konzept hat, so... Genau, das ist es, glaube ich. Ich glaube, wir müssen uns darauf einigen. To the Bone hat kein Konzept. Stimmt. Er schmeißt einfach Songs hintereinander und kommt nicht auf den Punkt. Nee, ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich jetzt nach einem Song das Gefühl, es gab nicht so eine Progression, weißt du, bei Alben hast du ja manchmal das Gefühl, okay, nee, das ist der nächste Song, aber... Es ist komplett zerfahren. Aber ich merke, dass es noch dasselbe Album ist, das merkst du hier nicht. Du kannst das Ding auf Shuffle stellen und es würde nichts dran ändern. Versuch das mal mit dem Raven. Oder mit Hand. Ja, mit Hand würde erst gar nichts funktionieren, ja. Naja, Routine und so würde immer noch funktionieren. Deswegen, aber das hat er ja gemerkt, er hat das im ersten Konzertteil, wo ich auch war, hat er Handcannot Erase noch ein bisschen zerfahren gespielt, also schon chronologisch, aber zwischendurch mal mit anderen Songs drin. Und dann hat er aber eine zweite Tour gemacht und hat das Album komplett am Stück gespielt. Ich finde auch toll, wie nach Routine mit Home Evasion das anfängt, dieses. Ja, das kommt einfach, ach, das ist so gut. So gut. Aber Mann, es ist echt gutes Album. Ich mag auch, wie Perfect Life sich da eingliedert. Du kommst aus diesem Handcannot Erase, das voll episch eigentlich im Mainstream-Work ändert und da so. Du bist gerade weg irgendwie, bist wieder da. Ach so, ja. Ja, ich war wohl ein bisschen leise. Und dann auch diese Regen. Ach, das Album hat so viel Atmosphäre. Ja, und das hat To The Bone nicht. To The Bone ist irgendwie... To The Bone hat null Atmosphäre. Null. Ich bin ins Studio gelaufen. Ich will Pop. Ich bin jetzt modern, Leute. Guckt euch, mein Cover sieht aus wie von Coldplay. Bin ich nicht cool? Das einfach nur das... Oh Mann. So motherfucking true. Apropos, True von Crow, scheiß Album. Nee, kommen wir nachher dazu. Ich hab's nicht gehört, das ist nicht fair. Ich kann darüber nicht, aber... Ja, wir sind noch im August. Ich geh mal ganz kurz durch was... Nein, ich bin jetzt noch dran. So, ich sag jetzt auch was. Hau raus. Also bald kommt ja das neue King Gizzard Album. Wir können ja dann über mal das letzte reden. Ja, ich hab's gehört. Ich find's cool. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich liebe es. Sag mal so, das ist irgendwie so... Also erstens, ich muss sagen, so die King Gizzard Alben sind allgemein jetzt alle so bis auf vielleicht Nonagon nicht genial und das ist wieder hier der Fall. Ich höre das Album und bin nicht so unglaublich excited, boah, ist das ein tolles Album, aber ja, Ich hatte auch den Drang, manchmal zu skippen, aber ich habe es durchgehört. Also erstens, das hatte ich nicht. Ich finde, es ist so ein schön unprätentiöses Album, was vor allem auch wirklich, das findest du vielleicht nicht, aber ich finde, es hat einen schönen Flow einfach auch, so dass die Tracks so ungezwungen ein bisschen ineinander übergehen und so und es hat einfach den Flow, es hat einen Flow und es ist sehr gemütlich, es ist nicht so schwer zu hören irgendwie, es ist gemütlich, aber es ist auch trotzdem nicht langweilig. Also du hast ja ein paar Tracks, die mit Microtonals spielen, dann hast du so ein paar experimentellere Transitions. Ich mag dieses Blasorchester im Hintergrund. Das ist einfach nur, glaube ich, die Querflöte vom Leadsänger, spielt Querflöte. Ja. Und das Mixing mag ich allgemein total. Das Mixing liebe ich. Du magst es, glaube ich, nicht so, aber ich liebe das Mixing. Wie gesagt, mein Hörsturz kam mir ein bisschen in den Weg, aber was ich davon mitbekommen habe, das fand ich auch super. Also das Mixing war echt gut und die beiden Drummer sind halt toll. Naja, das ist einfach der schöne Stereo-Effekt. Es hat aber wirklich so im Nachhinein so viel catchige Songs. Ich finde Countdown catchy, ich finde Tizita catchy. Der 12. da, wie hieß der nochmal? You Can Be Your Silhouette. War das der mit diesen völlig abgedrehten Pop, also diese Pop-Hook geschmettert you hat? Oder can war das, be your silhouette. Oder war das 14? Ich habe gar keine Ahnung. Es gibt nur 13, lol. Aber, ja, da war es 12. Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Ansonsten hast du noch The Book, so das ist dieses God gave me a sign. Nee, das meine ich nicht. Warte, meinst du vielleicht Dusk to Dawn on Lygon Street? Das ist so... Ja, das kann sein. Ja, ja, ja. es hat auf jeden Fall diese wunderschönen zweistimmigen Vocals, die waren richtig fett. Ja, nee, und Spider and Me mag ich. Es klingt wie so ein überkitschter Beatles-Song, wo du dann irgendwelche komischen Tiergeräusche drin hast und ja, stöhnen. Ganz und das ehrlich, mag ich. Die Atmo ging mir auch irgendwann auf die Eier. Also nee, das war, ich liebe den Track deswegen allein schon. Nee, aber nee, generell die Atmo. Also wenn ich Grillen zirpen höre, mache ich normalerweise aus. Ich habe durchgehalten. Übrigens, wenn wir schon mal reden von, du hast mir das neue Album von Iglo Ghost empfohlen. Iglo Ghost, hast du es gehört? Ich habe die ersten 5 Tracks und dann habe ich angefangen zu skippen. Nach 8 war ich durch. Hast nicht gepackt. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Iglo Ghost. Ich habe das Album jetzt erst 3-mal gehört. Ich glaube, du hast mit die besten Tracks verpasst. Die besten sind, finde ich, Infinite Mint und Teal Yomi Olivine. Das sind die mit den Feature-Gästen auch. Ich finde auch, wie du vielleicht sagst, so Steel nutzt sich irgendwann bis zum 7. Track dann doch ein bisschen ab, durchgezogene. Ja, ganz genau das. Tatsächlich gibt es dann aber diesen Shift, finde ich, der von Cushy aus von Infinite Mint anfängt. Ich müsste mir also nochmal geben, für mich wirkt das wie diese schwulen Launchpad-Videos, wo irgendwelche Leute Mashups draufkloppen und mit dieser Japan-Aesthetik einfach auf einem Samplepad rumdreschen. Das ist tatsächlich an der Stelle ein bisschen so, finde ich, aber es ist der erste Track Infinite Mint, wo du ganz viel Breaks drin hast und immer diese absolute Stille und dann praktisch diese Synth-Rushes und diese gemütliche Stimme von so einer Frau. Was? Ich habe am völlig falschen Punkt abgebrochen. Ja, und danach hast du praktisch einen Track, der halt auch mit, also dir ist ja vielleicht logischerweise schon aufgefallen, dass dieses Album viel ja mit Pitch, mit Chipmunk-Vocals arbeitet, sag ich mal so. Ja, ja. Was daran liegt, dass das Konzept von dem Album ist, dass es ein Wurm ist, der durch verschiedene Dimensionen reist und das sind die Vocals vom Wurm. Ganz komisch. Bist du da noch? Ja, natürlich, bin noch da. Ja, okay. Und bei Teal Yomi Olivine hast du halt praktisch auch eine tolle Abwechslung. Du hast nämlich einen praktischen Rap-Feature so. Und der Punkt ist halt, dass du es halt gepitcht hast, teilweise halt schnell gepitcht, aber das ist so, obwohl du den Beat praktisch noch in der Geschwindigkeit hast, hast du teilweise trotzdem den sogar verlangsamt und so. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Mich hat's angefangen zu nerven. Mit diesem das ist auch absolut nachvollziehbar. Mich hat's beim ersten Mal auch genervt. Du musst es wirklich hören, wenn du Lust auf was super Hyperaktives hast. Ich habe, glaube ich, kein so hyperaktives Album gehört. Ja, ja, das stimmt. Aber es ist, wie gesagt, es wirkt wie diese Japano-Schwuchteln, die auf Loungepads rumdrüschen. Hab ich jetzt gerade Schwuchteln gesagt? Darf man das überhaupt noch sagen? Ich weiß es nicht, aber ich finde, das ist ja nochmal was ganz anderes. Du hast wirklich so eine krasse Variation von Sachen. Variation? Was? Nein, warte mal. Was vielleicht fehlt, ist tatsächlich, also das schon diesen allgemeinen Stil praktisch mit diesen. Mir kommt es vor, als wären es die gleichen 20 Samples. Das finde ich jetzt eigentlich nicht. Also du hast schon natürlich den durchgezogenen Stil. Das heißt, du hast den praktisch diesen Bass, diesen drilligen Bass. Und die Drums halt auch. Das ist ja auch ein Album, so, weißt du? Ja, ja, aber da darf man auch abwechseln. Stephen Wilson hat 4 verschiedene Drumcomputer eingesetzt auf Hanken of Erase. Ja, aber das ist ja nochmal was anderes. Das stimmt. Also ich weiß nicht, ich glaube... Dresner hat 25 verschiedene eingesetzt. Ich fange mir gar nicht mit FX Twin jetzt an bei Syro, aber in jedem Falle mit seinen 3 Milliarden Equipment-Dingern, die man wahrscheinlich teilweise gar nicht raushört, aber egal, ich weiß nicht. Vielleicht hat er es einfach im Raum stehen gehabt und wollte es mal draufschreiben. Ja, du hast mir jetzt gerade meine wunderschöne Überleitung ruiniert. Mit diesem, habe ich gerade Schwuchteln gesagt? Ich darf sagen, nee, ich war noch nicht ganz fertig mit dem Album, ganz ehrlich. Ich habe eigene Meinung. Also hörst du dir nochmal an, wenn du... Es ist einfach toll produziert, so sage ich dir. Finde ich. Das könnte ich nicht nachproduzieren und das respektiere ich. Nee, das würde ich auch nicht. Also wie gesagt... Nein, ich könnte es nicht. Ja. Der Typ ist 19 Jahre alt. Also ich weiß nicht. Ja, der hat sein erstes Album mit 18 rausgebracht, seine EP da. Ja, das hat Alligator auch. Aber nee, ich verstehe, was du meinst. Nee, das ist... Ich habe Respekt vor der... Also es ist nicht genial, aber ich muss dazu sagen, ich persönlich sage, ich habe jetzt kenne keinen Producer, der es wirklich vergleichbar durchzieht. So. Ja, das würde ich... Könnte man unterstreichen, ja. Wo wir schon bei... Nee, egal, deine Überleitung, bitte. Meine bombastische Überleitung, die ich eigentlich von Loungepad Japano-Schwuchteln auf März-Album rüberleiten wollte. Hast du das gehört? Welches März-Album? Kunde ist König von Mert. Ich mach Statement und bring ganz YouTube. Warum soll ich März-Album hören? Keine Ahnung, weil es lustig war. Nee, ich will das nicht hören. Ich sag mal so, das Album ist, ich meine, das Statement-Video kennt man ja, oder? Ich bin real scheiß Schwuchtel. Hier, guck Jogginghose, guck MacBook, ich hab was erreicht, kauf mein Album. Heißt Kunde ist König, ist jetzt raus. Scheiß Schwuchten. Nee, ganz ehrlich, sorry. Die Platte ist peinlich. Geh mal zu... Mert, was? Mert? Mert irgendwas. Einfach nur Mert vielleicht. Ja, such nach Kunde ist König. Ja, Kunde ist König, tatsächlich, okay. Welchen Track soll ich reinhören gerade? Oh, keine Ahnung. Drei Like geile Bitches. Ja, fang da mal an. Like geile Bitches. Was ist das für ein Tracktitel, Mann? Zu hart für YouTube. Nimm zu hart für YouTube, der ist auch nicht schlecht. Ich such mal hier. Hat eigentlich jemand die Drums bearbeitet? Ich weiß nicht, was das los war. Es ist peinlich. Was ist mit den Drums los? What the fuck? Die Snare klingt einfach wie eine Rimshot, so, die du so ohne Editing irgendwo reingehauen hast. Ich höre gerade ja. Groupie. Boah, das sind richtige. Das klingt auch so nach so richtigen Preset-Hi-Hats. Ich weiß nicht, warum ich die Produktion gerade so abfuckt, aber. Hier, 3 plus. Nein! Nein! Die Keyboards auf Liebe heißt! Oh Gott! Das ist eine Harmonika? Soll das. Alter! Oh mein Gott. Weißt du, der Punkt ist, du machst so eine richtig dicke Promophase und dein Album ist kackpeinlich. Nein, das ist. Hat er das selber produziert? Ich weiß es nicht. Nee, der muss es selber produziert haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Producer hintersteht. So. Ja, keine Ahnung, der Türke im Dönerladen. So nebenbei. Nee, ich check das nicht. Na, ich check das nicht. Die Drums sind so eklig. Wie kann man so eklige Drums haben? Wie kann man seine Drums. Die sind nicht mal EQ'd, glaube ich. Ich weiß es nicht. Nee, es ist. Nein, die Drums sind nicht EQ'd. Das ist vor allem so der Rest des Mixes. Das ist irgendwie so. Da ist irgendwas gemixt, aber die Drums sind einfach so oben drauf geklatscht. Soll das irgendwie cool sein? Ich weiß es nicht. Sie klingen nicht cool, sie haben keine Atmung. Nee, ich zitiere jetzt mal das Meisterwerk von 3plus. 3plus hat geschrieben auf Twitter: Hab gestern Nacht super dicht das Merd-Album gehört, frag nicht, und euch meine Lieblingszeilen rausgeschrieben. Es folgen Tweets. Der Wagen ist voll Hut, Snaben und Tollwut. Brüder von uns saßen im Rollstuhl. Ich stand im Laden meiner Eltern vor dem Steinofen und kam auf die Idee, okay, ich kicke auch mal 2 Strophen. Gib mir das. Schick mir den Link, Alter, schick mir den Link, bitte. Das ist ja. Nein. 3 plus Twitter-Account. Gib mal, oh, warte, ich kann ja gerade googeln, warte mal. Ja. So, 3 plus. 3 plus, ja, der Rapper. So, ich brauch das kurz. Oh Mann. Liebe heißt fick deine Shisha-Cafés, Diskotheken und da klappst, wirst du niemals mehr sehen. Warte, ich hab's grad nicht, ich muss mir das jetzt selber durchlesen, warte mal. Wo seh ich die denn jetzt? Ein bisschen runterscrollen, bisschen. Ah, hier ab hier, okay. Ja. Ich bin ein Ausländer, ich hab ein Loch in meinem Sweatshirt und gleichzeitig Angst, dass mein Vater diese Track hört. Das kann ich verstehen. Okay, das hast du gerade vorgelesen, aber ich hab's eben nicht gehört. Liebe heißt, fick deine Shisha-Cafés, Diskothek oder Clubs wirst du niemals mehr sehen. Was? Sehen aus wie 23, doch sind minderjährig. Langsam habe ich wirklich Angst vor einem Kinderfetisch. Oh Mann. Er packt ja richtig seine Probleme aus. Ja, hier. Die ganzen Kosten drumherum habe ich selber getragen. Dass sein Beat so teuer ist, darf ich meinen Eltern nicht sagen. Das ist so viel. Und dann diese Produktion, weißt du? Dafür gibst du Geld aus. Ich war ein kleiner Junge, der nur Dummheiten macht, aber deine Schläge haben mir Vernunft beigebracht. Was? What the fuck? Ich stand im Laden okay, das war so oder so das Beste. Das muss ich gerade mal retweeten. YouTube, zu krass, Alter. Die Waage ist voll hohes Nah. Ach, what the fuck? Ja, hat's gebracht, so eine Promophase für. Ja. Das ist ja mal genial. Ja, das ist. Ich trau's mich fast nicht zu sagen, aber Mert, zieh nicht so über Schwule her, wenn dein Album so hart lutscht. Das ist ja echt so. Pass auf, dass dein Vater das nicht hört. Das ist ein anderer Mert. Es war ja 2. Der eine hat einen Gay-Prank gemacht, der andere hat sich. Ja, aber passt trotzdem auf, dass dein Vater. Ja, das war doch eine Referenz zu der Line von stimmt, ihm. Stimmt, stimmt. Oh Mann, ey. Boah, nee, der gibt ja Konzerte. Da schließt sich übrigens der Kreis. Sein erstes Konzert am 10. Februar ist Eulenglück in Brunswick. Und das sind nämlich gerade an das Album von King Gizzard, was Sketches of Brunswick heißt. Ach. Vielleicht ist es ein Konzept, aber das erste Konzert von Mert. Ach, maybe. Maybe. Ist es so schlecht? Das erklärt doch die Grillensounds. Oh Mann. Nein, ein Konzeptalbum darüber. Nicht von oder so. Ich weiß nicht. Ja, klar. Nee, ich meine, ja. Ich mochte diese subtil jazzigen Einflüsse auch bei dem Album. Ja. So diese jazzigen Chords auf jeden Fall. So. Weißt bei, du, nicht so. Bei Mert jetzt? Ja, bei Mert, nein, aber bei King Gizzard, das habe ich eben noch nicht erwähnt. Ach ja. Bei Mert. Ich mag diese. Ich weiß nicht, ist es ein. Welche Modi dieser. Der, ja. Ich, in welchen Modis der da wechselt. Aber ich finde toll, dass irgendeiner von den Tracks, die ich gerade anhatte, so diese türkischen Vibes hatte. So diese. Ich weiß nicht, welcher Modus das ist, aber. Jetzt bei King Izzard oder beim Erd? Nein, bei Aya, ja, wo er so. Ja. Ich meine, das ist wirklich. Das ist jetzt nicht so mein Ding, aber es ist immerhin irgendwie irgendwas anderes, weiß nicht. Boah, er kommt ja aber ganz schön hoch. What the fuck? Geh mal auf Sekunde 50 oder so, warte mal, was? Wo? Warte. Ich muss dir dazu einen YouTube-Link gerade mit Timestamp schicken. Das ist einfach, ich weiß es nicht. Das ist, das musst du dir anhören. Ah ja, ja, Mert. Also, so. Ist das nein? Es ist lustig. Ach, warte mal kurz. Bei 50. Oh, what the fuck? Ja, ist schon gut. Nee, das ist das Falsche. Cool. Warte, nee, hier ist der YouTube-Link. So. Habe ich jetzt den Timestamp reingemacht? Boah, habe ich nicht. So, jetzt habe ich es aber. Nee, ich so. Suche einfach mal. Nein, ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt. Warte, okay. Ich hab's jetzt. So, jetzt habe ich mir nicht umsonst die Mühe gemacht dann. Dabei einen externen Link zu öffnen? Ja. Aber das ist ja vielleicht nicht. Was? Oh Gott, das habe ich wieder ausgemacht. Wenn wir schon bei peinlichem Rap sind, möchtest du mich immer noch aufknüpfen für die Aussage, dass ZY Beast Level 1 eines der Anwärter für die Alben des Jahres sein wird? Ich muss es ganz offen sagen, ich wollte es eben hören, ich kam überhaupt nicht mehr dazu. Hast du die Hermes-EP gehört von Tommy Blackout, Mirtek und den anderen? Nee, ich weiß es nicht. Ich mochte das andere so von Tommy Blackout alles nicht sonderlich irgendwie. Nee, also, Aber er singt irgendwie Jako Hooks oder so. Ja, ne? Jako singt Hooks. Also ich speichere es trotzdem mal. Ja, tu es. Es ist eine gute Platte und das ist auch witzig, weil ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das rauskam. Es kommt, glaube ich, sogar relativ spontan raus. Weil das ist das, was ich auch beim Tuttle-Album das Gefühl hatte. Der hat einfach Spaß am Rappen. Was der Rap ist, zweitrangig, der hat einfach Spaß daran. Also wenn wir schon so bei der Inzest-Truppe sind, oh Gott, ich hoffe, das ist schlimm, ich hoffe, die hören das nicht. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Nee, aber dann können wir ja vielleicht auch zu dem Das Dancer-Album, ja, das habe ich hier auch schon offen, als du es gerade gesagt hast. Ja, ich habe es auch schon. Also, Inzest-Truppe, das ist eine WG. Du ist Adieu, jour ordinaire. Adieu, jour ordinaire. Wir haben ein Saxophon. Ah, aber es ist so nice produziert. Es ist Felix. Das kann nur geil produzieren. Ich dachte schon, Yohe ist gut produziert, aber... Mir persönlich gefällt das besser. Ich finde auch echt toll. Das Dancer-Album ist noch viel besser. Welcher Track, warte kurz, ich muss gerade sagen, ich kenne die Tracks, ich habe das immer so als Ganzes gehört, irgendwie so. Welcher Track war das, der so in der Rhythmus-Sektion total abspackt irgendwann? War das Metropolis? Metropolis war's. Boah, das fand ich so Bluff gut teilweise. Bluff Package ist ja persönlich mein Lieblingssong. Bluff Package, warte, ich muss gerade gucken. Das dritte. Es macht mich offen gesagt, dieses Album hat mich so richtig neidisch gemacht, weil der Punkt ist, wenn du so bekannte Musiker hast oder so, die irgendwie gut produzieren oder was weiß ich, dann ist es so, ja, das sind bekannte Musiker, was weiß ich. Und Denzer ist so, also Felix ist so ein Typ, der, das könnte ja auch ein normaler Typ sein irgendwie, und dann produziert er so gut, wie man so... normalerweise denken würde, was weiß ich, und plötzlich bekommt man so das Gefühl, okay, so, du wirst niemals gut, keine Ahnung. Ja. So, das A, ist, so, warum, A, warum ist der Typ nicht berühmt? B, warum sind andere berühmt? Ja, das ist halt, also es ist ja allgemein bekannt, dass es halt logischerweise nicht mit Talent zusammenhängt, sondern natürlich auch wo du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und so. Aber. Ja, das stimmt schon, aber nee, du merkst halt mal wieder, was du an Felix hast, weil ich glaube, viele Leute unterschätzen das, die denken halt immer, Jakob ist so ein bisschen the brain und Felix ist halt der, der die Knöpfchen drückt, aber Wenn du dir das so anhörst, was der für unglaublich starke Beiträge zu Future. Also ich weiß nicht, ich muss es auch sagen, manchmal kommt einem ja auch so ein bisschen Felix eher so hintergründlich vor. So wenn du keine Ahnung hast, hast du manchmal das Gefühl, die sind befreundet und Felix ist halt dabei, weil sie befreundet sind und sie machen halt zusammen Musik, aber das eher so das Main-Ding ist. Aber eigentlich habe ich das Gefühl jetzt durch dieses Album bekommen, dass es eigentlich fast andersrum ist. Felix ist, glaube ich, ich meine nicht, dass Jako nichts kann. Er kann erstens singen natürlich und er kann auch Gitarre spielen und was weiß ich, aber. Jako ist so ein bisschen Darius Keeler und Felix ist Danny Griffiths. Ich habe Archive schon mal gehört, aber ich habe es nie gehört. Also wie gesagt, der eine ist Darius Keeler ist der Brain, also der Komponist so ein bisschen, so dass der große Mainfront, also nicht der Frontmann, aber so ein bisschen der große Main-Typ. Und Danny Griffiths ist quasi der Handwerker im Hintergrund. Es ist aber echt schlimm, weißt du. Ich bin ja immer wieder selber ein bisschen am Produzieren spaßhalber und es ist halt echt so. Du hast so vielleicht einen Track, den du produziert hast und irgendwie gefällt er dir ganz gut und du bist so halbwegs stolz irgendwie und dann hörst du dieses Album von ihm und dann denkst du dir auch so, ich lösche das mal. So irgendwie, ich weiß es nicht. Nee, es ist echt so, ich frage mich, wie man da hinkommt. Also ansonsten, und ich muss aber trotzdem sagen, ich komme mir ganz schön armselig dafür vor. Also ich mag das ganze Album echt. Vor allem zum Beispiel, dass es halt auch diesen schönen Verlauf hat, irgendwie zum Beispiel diese Ja, wunderschön. Piano-Chords von No More Than an Hour Ago und so. Ja, Konzepte können sie super. Das ist, und sie haben einfach noch, ich find's, ich weiß nicht, ich find's, also ich frag mich, was, ich glaube nicht, dass er unbedingt so, was heißt bekannt werden will, aber dass er das so richtig so als Fame-Album durchziehen will oder Fame-Ding, so, weißt du, weil wenn er, sag ich mal, jetzt ein Album gemacht hätte mit mehreren Singles wie Endorphins, dann weiß ich nicht, Endorphins ist so verdammt catchy so. Ja, also ganz ehrlich, das war für mich das Problem. Als ich Bluff Package gehört habe, ich habe euch gedacht, jetzt da noch den Depeche Mode Felix oben drüber. Das wäre so eine Single geworden. Weißt du, so dieses, diese Dave Gahan Vocals, die er bei Zephyrs wunderbar hinkriegt. Also, entweder zwei Dinge, entweder er hat zu viel Angst, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, er will es einfach nicht. Ich glaube, er will wirklich das so mit den Erwartungen. Ich meine, es ist wirklich so, er hätte es echt so einfach machen können, daraus ein erfolgreiches Pop-Album zu machen. Das Album tritt dir in die Eier. Ganz ehrlich, es ist halt so, ganz ehrlich, ich finde es nur in dem Sinne schade, weil zuerst habe ich gedacht, nee, scheiße, er singt nicht. Und dann singt er halt später doch noch ein paar Takte. Und du merkst einfach wieder, Alter, der Kerl ist unglaublich großartig als Sänger und er ist viel zu unterschätzt, finde ich. Ich komme mir jetzt so blöd vor, so, ich denke mir, oh, hoffentlich sieht er das, wahrscheinlich sieht er es nicht, der hat auch was zu tun bestimmt in seinem Leben, aber trotzdem, das ist ja irgendwie peinlich, wie wir den hier so, aber in jedem Falle, nein, aber ich weiß nicht, es ist auch wirklich ich krieg Endorphins so lange nicht mehr aus dem Kopf, ich liebe alles an diesem Song, es ist halt so. Ich verlinke es nur in der Review, ich verlinke es auf Twitter. Es ist für mich eine der, ohne Scheiß, es ist einer der besten Elektropop-Songs, die ich dieses Jahr gehört habe, Endorphins, so. Ja, so, definitiv. Mit dem Build-Up so, am Anfang Atmosphäre, dann diesen ganz simplen Chorus, der dann später vor allem beim zweiten Chorus dann dieser Bass, ich weiß nicht, was das für ein Bass ist, der da so ein bisschen Sub-Fatty. Er klingt aber so geil einfach da, er ist so richtig Moog. So, vor allem wie er so, ich habe auch schon gedacht Moog, es klingt so Moog, aber vor allem, dass er noch so automated ist, dass er so rein und raus dingstet und ich dann speedet der Beat auch noch ab. Ich sehe jetzt schon den Kommentar von mir, nö, warte, Microbrood. Nein, und vor allem dann noch dieses Outro, wo du halt diese Synth-Wand hast, die einfach komplett wegbricht kurz dann wieder und dann wieder kommt und es ist einfach so geil. Es ist so geil, ohne Scheiß. Also ganz ehrlich, diese Platte ist echt, das ist für mich wenig ein Anwärter aufs Treppchen. Aufs Trap-Album des Jahres. Nee, aufs Trap-Album des Jahres. Wo sind die Vocals fehlen? Wo ist der Autotune? Das ist Jung, Brutal, Gut aussehen 3. Das ist Trap-Album des Jahres. Nein, wie gesagt, nee, also zwei Gedanken vielleicht noch zum Dancer-Album. Erstens, wie gesagt, ich will mehr Felix-Vocals, weil der Typ hat eine unglaubliche Stimme. Also Jaco ist ja schon super, aber auch Felix ist unglaublich. Und vor allem ist der hat auch wirklich eine einzigartige Stimme. Ich vergleiche es ja gerne mal mit den Lochis. Die Lochis haben jetzt nicht eine gute Stimme, aber die würdest du erkennen. Zumindest so, wie sie auf den Alben kommt. Ich weiß nicht, wie viel Post-Pro da noch drin hängt, aber und bei Felix ist es halt noch krasser. Ich glaube, den würde ich unter Tausende noch raushören. Ich komme einfach nicht drauf klar. Mich macht es so fertig, immer noch. Eigentlich alles, was mit Future zu tun hat, weil es ist alles so down to earth, wirklich halbwegs. Okay, Future ist dann doch noch ein bisschen bekannter, aber es ist alles so nachvollziehbar, weißt du? Nee, und vor allem, dass das Schreckliche ist, der hat das Ding zusammengeschmissen, während seine Kollegen in Karlsruhe rumgehangen sind, dumme Streams gemacht haben, Geige gespielt haben und You're Here produziert haben. Ist der zu Hause gehockt und hat Ape Crazy zusammengeklatscht. Oh Mann, ich hab keine Ahnung. Mich macht das fertig oder so. Das macht mich so oder so fertig, mal zu gucken, was die eigentlich alles in Equipment haben. Warum kann man sich das eigentlich alles leisten? Okay, sie machen es beruflich, aber warum kann man sich das trotzdem leisten? Ich finde es trotzdem nicht okay. Ich hab ja auch ein ordentliches, ich meine, ich verdiene nicht viel, aber ich habe hier auch ordentlich was zusammengesammelt. Man muss es einfach nur wollen, ein bisschen Prioritäten setzen, mal ein bisschen weniger zum Mac gehen, mal ein bisschen, und ganz ehrlich, das Allermeiste, was bei Future rumsteht, kriegst du gebraucht, nachgeworfen. Ja, ich weiß nicht, ich sehe das immer so als halb neue Dinger. Ja gut, also jetzt das mit dem Studio jetzt, das artet dann doch auch ein bisschen aus. Ich frage mich ja ehrlich noch, was soll da noch kommen? Ich meine, das sind Workhorses, die haben jetzt Alben gedroppt. Gerade bei Felix, oder? Ich meine, sorry, Future-Album, Future-Tour, Label-Zeug, YouTube-Scheiße und dann noch bei Alligator klampfen. Nee, Quatsch. Die haben bei Alligator geklampft? Nee, es gab kann doch sein. Es gab, nee, es gab den Hurricane, Felix und Gitarre, ja. Nee, es gab den Hurricane-Stream. Es war eine YouTube-Übertragung vom Rockpalast, glaube ich. Und da hat irgendwer reingeschrieben, ey, das ist doch der Typ vom Future da an der Gitarre, oder? Hm. Die nächsten 20 Minuten wurde da in der Kommentarsektion eigentlich nur noch beleidigt. What the fuck? Aber es ist sehr lustig, weil, ganz ehrlich, ich wusste natürlich, dass Felix nicht Gitarre spielt, aber ich hatte tatsächlich auch ganz kurz überlegt, ist er jetzt das? Oh Mann, ey. Ach, ich muss aufhören, Felix, ich muss aufhören, Dancer zu hören, ich muss aufhören, Future zu hören. Die, so, ich will, in meinem Mindset haben, dass richtig gutes Produzieren irgendwas ist, was man nur so, was nicht jeder machen kann irgendwie, weißt du? Und die beweisen dir das Gegenteil. Das finde ich überhaupt nicht okay. Ja, Ich meine, es waren sicherlich auch andere Producer, aber ich meine. No ja, Notiz an mich selbst, Felix einladen. Ach, der kommt auch nicht. Aber trotzdem. Oh, wart's Ah. ab, wart's ab. Der ist doch jetzt Fame mit seinem krassen Album. Fintoys, keiner hört. Das hat alles unter 5000 Plays auf Spotify, die Ja, einzelnen. das ist deprimiert mich so. Das Lustigste fand ich irgendwie so, irgendwie gab es einen Fan, ich glaube auf dem Future offiziellen Twitter-Account irgendwie, und jemand hat so gesagt, so, ja, ich höre gerade das neue Denzer-Album und dazu kann man gut zeichnen, so. Und es ist einfach ein Bild von Jaco gewesen, das fand ich lustig. Das ist und es hat einfach Jaco, glaube ich, Future retweetet mit dem Ja, offiziellen Account, ich habe keine Ahnung. das muss einfach nur noch tragisch sein. Das ist einfach so typisch Future-Community. Ja, ich mag die Muss, ja, Future-Community nicht. nee, also ganz ehrlich, es geht mir so oft bei gewissen Sachen. Musik super, Fanbase so lala. Aber was ich übrigens sehr schön finde, ist, die scheißen sich nicht gegenseitig in die Alben rein. Das hätte ich zwar cool gefunden, wenn sie sich gegenseitig ein bisschen gefeatured haben, aber das machen sie nicht. Der Einzige, der omnipräsent ist, ist André. Ja, vielleicht ist es echt eine Sache, ja, André, ne? Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen besser, wenn sie nicht alle ineinander reinfuchteln, weil ich glaube, Klar. dann hast du so ein bisschen mehr eigene Ja, Identität halt, logischerweise. Das dann fällt jetzt hast. bei Danza so sehr auf. Es ist wirklich Ja. so, Also es klingt, natürlich ja. erkennst du, dass das der Typ ist, der bei Future mitmacht und so. Logischerweise, Ja. das Aber kriegst du ja nicht weg, aber. das ist eine Facette von dem Typen, die du nicht mal ahntest. Ganz Nee, ehrlich. ich habe nicht geahnt, dass er so gut Ich hatte produzieren könnte. völlig was anderes. Nee, also Halt gut. basically wirklich, es ist basically Ambient Experimental Electro, Ja, so also ich Elektronika. hätte nie mit dem Ding gerechnet. Ich habe gedacht, okay, gut, das wird jetzt ein bisschen Beat- und basslastiger als Future. Zumindest nachdem die mich beim Konzert so dermaßen weggefickt haben. Ich habe gedacht, das wird jetzt einen ruhigen Konzertabend, so Floyd-esque und dann so den ganzen Abend. Und Boah, waren die. Boah, seine Drums sind auch so geil programmiert, oh, und abgemischt. Oh, du, vor allem auch. ich freue mich aufs erste Future-Album, auf dem Davis spielt. Weil ich finde, nix gegen Felix Drums auf Future-Alben, aber die Live-Drums waren noch mal besser. Ich muss es auch sagen, ich muss sagen auf Until immer noch, ich muss sagen bei Low, Ja. holt mich immer noch die Clap raus. Ja, die. Klingt so kacke, ich find's Das so. Problem. Ja, aber das ist das Problem, das ich schon bei der Indigo-EP hatte. Felix hat sich eine 707 irgendwo auf eBay geschossen und hat gedacht, geile Maschine. Setze ich jetzt überall ein. Und der Punkt ist, da wo sie kommt beim Dancer-Album, da stört sie nicht. Aber auf der Indigo-EP und auch beim Dings, bei Low, nervt mich das Ding total. Diese Clap ist so eklig, ich weiß nicht. Die Hi-Hats gehen ja noch, aber die Clap, ich mag sie überhaupt nicht. Sie ist auch so, Ja. sie klingt so preset, ohne Scheiß, egal. Low ist aber auch echt eine Ohrwurm von der Hook her. Aber die Beats sind halt total zerfahren. Das ist echt ein Gegenstück, eigentlich. Also eigentlich müsste vom Grundgerüss nicht hängen bleiben. Tut's aber wegen der Hook. Nein, die Chords finde ich auch catchy. Ja, klar, aber ja. Und dann dieser, dieses Vocoder, ist kein Vocoder, oder? Doch, es ist ein Vocoder. Okay, ich Das dachte, ist. es wäre für eine Sekunde, es Martin hat wäre sich, glaube ich, eine Woche drüber aufgeregt, dass alle geschrieben haben, Autotune. ein. Kann ich verstehen. Marty Fischer. Ach, das ist Marty, ne? Ja, das ist Martin. Das Ich frag ist. mich. Ja. Ich denke es mir, wenn ich so mal nachdenke, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht echt mal ganz gut fände, wenn. Oh Mann, wenn sie mal ein bisschen unabhängiger voneinander vielleicht was produzieren würden. Ich würde gerne mal ein eigenes André Mugimi-Album hören, vielleicht. Ja, das warte ich auch. Aber aufs Marty-Album können wir jetzt warten. Na, ich find's halt manchmal ein bisschen so, dass sie sich, okay, eigentlich ist die Kritik blöd, weil es ja jetzt nicht passiert ist bei Denzer, aber dass sie sich trotzdem immer alle so gegenseitig featuren. Und ich frage mich manchmal so, ich meine natürlich, okay, ich verstehe es. Future ist irgendwo auch ein. Es geht ja auch um Spaß dabei und Ja, zusammen Musik machen und es so, ist ein Gemeinschaftsding, aber ich ja. denk's mir halt manchmal trotzdem so, ja, muss Maria Berg, warte mal, nee, die heißt jetzt Maria Berg, warte mal, die heißt. Marie Meinberg. Marie Meinberg, muss die jetzt da drin sein, nur weil sie irgendwie bei euch im Haus wohnt oder so? Nee, Ich weiß nicht. Moment mal. Also ich glaube, Ja, die wohnt nicht im Haus, ich weiß, aber wenn es trotzdem. nach Hauswohnen ging, hätte Mr. Trashpack schon Gasports gehabt. Echt? Die wohnt im selben Haus? Der wohnt bei denen in der WG, soweit ich weiß. Der? Der. Krass. Ja, der. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meinte, Mr. Trashpack wohnt in der Future WG. Tracks der Woche 2005, das interessiert mich mal. Die haben ja diese ganze Spotify-Playlist, das interessiert mich mal, was die gehört haben für Ja. Musik. David Hasselhoff, True Survivor, okay. Thundercat, okay, Geschmack. Blink-182, nice. Goodbye Cute, nein, okay. Prince, natürlich Björk, Yoga ist aber auch ein nicer Track. Björk müsste dabei sein. Ein bisschen die Antwort. Soll Von ich wem kommt wieder diese über Playlist? Björk herziehen? Ja, wenn. ohne Scheiß, Björk, ich bin in letzter Zeit mehr auf sie eingestiegen, gebe ich zu. Irgendwie bin ich ein bisschen in letzter Zeit. Ich glaube, ganz ehrlich, das ist total merkwürdig. Ich bin in letzter Zeit total dieses AK-Album am Feiern, und zwar AK allgemein. Also die Ja. Solo-Sachen von. Das ist so komisch, es ist merkwürdig, aber wirklich so Instrumental Elektro hat mich gerade wieder Felix reingebracht, und das wird jetzt von AK weitergeführt, weil ich persönlich muss sagen, ich mag auch die Alben, wo er nicht singt, ziemlich. Es ist spannende Produktion und hat manche echt gute Tracks und so. Und naja, das Album, praktisch das, was du ja auch gehört hast, das von 2017, ne? Wo er singt, das ist praktisch eigentlich fast ein Björk-Album praktisch. So, er singt ja auch Sa einfach sag nur so ich doch, irgendwie er ist rüber. auf Björk hängen geblieben, nachdem er zweimal mit ihr um die Welt Aber ich ist. weiß nicht warum, bei Björk ist mir nichts hängen geblieben. Nicht bei mir in der Regel nie was hängen geblieben, Nee, aber nicht, nee, bei nicht, AK nicht ist es bei Björk. mir. Aber Arca ist auf Björk hängen geblieben. Ja, aber nee, bei AK ist mir derselbe Stil total hängen geblieben irgendwie. Also ich liebe AK, muss ich sagen, das Album. Ich weiß nicht warum wirklich. Es gibt viele, die viele Sachen kritisieren, aber für mich ist es mit einer der Contender für das Album des Jahres, weil es einfach diese durchgängige Atmosphäre hat, aber darum geht es jetzt nicht. Ich musste aber sagen, dadurch, dass ich jetzt dann so viel AK gehört habe und ich mich auf diesen Stil eingeschossen habe, ich habe Vunikura gehört, was ein paar tolle Tracks hat. Not Get ist ein geiler Song. Not Get ist so ein toller Song, also Ja, außer die dieser. Stimme. Nee, das passt auch Katzenschreck. immortal. Nice. Und ganz ehrlich, wieder, ich habe schon mal drüber geredet, aber bei mir hat sich wirklich langsam eingeschossen als ein Album, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Vespertine ist echt ein tolles Album. Wirklich. Hidden Place ist ein toller, catchy Track. It's not up to you hat so eine catchy Hookline auch wirklich einfach nur. Dieses It's not up to you. Mit dem Chorus dann am Ende. Unison ist so ein toller Track. Heirloom kann auch unglaublich catchy sein. Die Atmosphäre kommt irgendwann für mich auch raus. Pagan Poetry mit diesem dumpfen Bass, der die ganze Zeit durchdrückt. Undo mit diesem. Ah, ich liebe Vespertine, glaube ich, langsam wirklich. Kaum zu glauben. Ich finde Homogenic irgendwie aus heutiger Perspektive immer noch ein bisschen unfokussiert. Aber Vespertine hat sich toll gehalten, ist ein tolles Album, ganz ehrlich. Also, das höre ich mir immer wieder gerne an. Wenn ich in Stimmung für so Musik bin, so weißt du, Musik, wo du keine richtigen, wo du nicht drauf Bock hast, gerade einen fetten Refrain zu hören, wo du so eine allgemeine Stimmung vom Album haben willst, wenn du weißt, was ich meine, so weißt du, du willst einfach eine Stimmung haben. Wo wir gerade bei 5-Oktaven-Sängern und Musik sind, hast du das Lepros-Album gehört? Nein, tut mir leid, es tut mir so Opfer, leid. Opfer. Warum? Es ist so gut. Sagen wir so, es ist nicht. Ich würde nicht mal sagen, das ist jetzt wirklich nicht bahnbrechend, aber es ist so ein bisschen für das Genre des Art Rock, des mit Metal-Einschlag. Es ist nicht mehr hart. Also Lepros sind ja, war der ursprünglich richtig hart. Also auch damals, als sie mit Izan als Backingband unterwegs waren oder Ja, mit richtig, Scream und sowas ja auch. ja, die da richtig einen Black Death gemacht haben, machen sie jetzt nicht mehr. Also das ist Marlena ist echt schon fast, also die Gitarren sind noch angezerrt, aber es ist keine Distortion mehr drin. Aber der Punkt ist halt, der Brüllwürfel, also der ist nicht mehr Brüllwürfel, der ist mehr so Eierklemmenwürfel, aber halt über 5 Oktaven. Also der kann wirklich alles, der kann sautief und brachial hoch. Der Punkt ist auch, der Brüllwürfel ist Hauptkomponist, gleichzeitig noch Keyboarder. Und deswegen merkst du halt echt, der hat als Keyboarder das gemacht, was viele Metal-Keyboarder einfach nicht hinkriegen. Entweder sie sind so im Hintergrund gemixt, weil sie halt nichts zum Songwriting beitragen, oder sie sind Thomas Holopainen und scheißen alles mit Geigen zu. Okay, das haben sie hingekriegt. Er hat es hingekriegt, dass der Synthi echt gleich auf ist und weder die Gitarren zerstört noch stört. Das ist schwierig vom Mixing her eigentlich, Das ist oder? brachial schwierig. Vor allem der Punkt ist, die Synthis sind, es ist halt wirklich nicht samplebasiert, das ist alles recht analog. Also du hörst den Nordlied total raus, aber es klingt einfach fett und wenn es ein Sample ist, ist es gekonnt. Und er hat ein echtes Cello mit. Also es gibt noch einen Cellisten auf der Platte, der viele, viele Spuren einspielt, aber es klingt nicht obendrauf. Ich gehe jetzt mal eben kurz kacken und du hörst dir Track 2 an. Ich glaube, es ist Wie stuck. lange? Ich glaube, ich gehe dabei eine rauchen, während ich das höre gerade. Jo, do that. Do that, okay. Und dann kommen Dann wir bis zurück gleich. Machen wir mal und 10 reden wir wieder Minütchen drüber. Pause Ja, oder mach mal so. 10 Minuten Trinkpause. Okay. Microphone activated. Test. Hallo. Warte, ich muss gerade Hallo. ein Video runterladen. Eine Sekunde. Oh. Hörst du mich? Ja, ich höre dich klar und deutlich. Also der Track, muss ich sagen, ist echt. Also gefällt mir echt. Die Stimme ist echt krass, wirklich. Die Also Stimme wie er ist echt echt. willig. Die Harmonization Wie gesagt. später im Verlauf des Tracks ist Ja. super. Dann dieser kurze Moment, wo du diesen Synth-Bass hast, irgendwie, der ist auch ziemlich nice, dieser Moment. Ja. Und wo er halt praktisch sein Keyboard-Teil hat, mehr oder weniger. Ja. Der halt aber nicht so Nee. Klischee-Prog-Keyboard-Key. Ich muss sagen, viele Prog-Bands werden gerne faul, wenn es um eine Sache geht, und zwar um Soundwahl. Da fangen ganz viel, also vor allem am schlimmsten ist da Dream Theater, Ja, Jordan Runnels, die ich habe einfach einen dann gerne Liedsound, den ganz oft klatsche ich einfach ihr überall Kind, hin. Der ja, hat die genau einfach. einmal gepasst, nämlich Beyond His Life of Scenes from a Memory. Da war er scheißegal. An allen anderen Stellen wäre ich da komplett deplatziert. Und halt immer diese obligatorische Orgeln, diese obligatorischen Elektroorgeln, die immer eingebaut werden. Nee, Ja, fand ich. aber die, aber der ist jetzt aber, also meinst du jetzt die Hammonds? Die sind jetzt aber echt nur auf Astonishing so penetrant. Na gut, okay. Ja, ich habe Und das noch nicht auf dem Dramatic Turn, da sind sie auch übel. Aber sonst, Ruddus, der war ja zwischendurch, hatte der echt mal Phase, wo er sogar das Klavier noch stahlkalt gemacht hat. Also Train of Thought hat super geile Synthes. Warte, gefällt mir. Apropos Klischee, Prog und geile Keyboards, ich habe gerade Haken gehört. Beim Kacken, was? Nee, war schon relativ schnell zurück. Du warst noch nicht da, habe ich halt eben nochmal schnell Affinity angeschmissen. Ah, tolles Album. Labs. Labs. Boah, das ist so ein schön kitschiger Chorus. Ja, so richtig schön kitschig. Und dieses Keyboard solo. So richtig schön. Richtig schön. Nee, also, ich werde mir das Album anhören. Also, das hat mich jetzt überzeugt, dann mir das Album anzuhören. Ja, also Lepros ist echt immer eine Empfehlung, weil ich muss ganz ehrlich Die sagen, sind auch scheinbar ein bisschen, das wusste ich gar nicht, die sind ja relativ jung sogar, ne? ja, und vor allem, du denkst immer so, ja, voll die ernsthafte Ding. Nee, da gibt's ein Video aus dem Spaßbad von denen. Das ist die größte Komik, die du je gesehen hast. Finde ich gut. So, warte, ich muss kurz mal zu meiner Albumliste. Ja, Es geh gibt bestimmt mal, was an. jetzt darfst du mal, ja. Okay, Album, was ich einmal gehört habe, es ist nicht hängen geblieben. Grizzly Bears Paint to Ruins. Ich glaube, ich fand es gut, aber keine Ahnung, ist nicht hängen geblieben, wollte ich ihm gesagt haben. Hast du von Brand New Science Fiction gehört, das Neue? Von den guten alten Emo-Slackern? Es stand auf irgendeiner Liste, die ich durchgelesen habe, aber nee, Ja, viele nix. finden, dass es ihr bestes Album ist bisher. Und du hast aber damals, denke ich, du hast aber The Devil and God Are Raging Inside Me gehört. Das ist ja ein ziemlicher Emo-Klassiker. So, selbst Yep. wenn du kein Fan von Emo bist, das muss man eigentlich mal gehört haben, Nope. das Album. Yep. Nicht, es hat, also ob du es magst oder nicht, keine Ahnung, es ist halt wirklich ziemlich cheesiger Emo-Pop-Rock, der aber echt gut gemacht ist, so ein bisschen mit Ja, Indie-Rock-Einflüssen, ja. aber es hat teilweise, also warte kurz, Devil and God, muss ich dazu sagen, hat ein paar geniale Tracks. Limousine zum Beispiel ist genial, mit einem absolut krassen Noise-Ende und so, aber es geht ums neue Album, und zwar Science Fiction, ich werde nicht viel drüber reden. Es ist wirklich so die erwachsenste Emo-Platte, die ich glaube ich echt je gehört habe, weil es ist basically trotzdem noch ein Emo-Album, logischerweise. So, du hast da diese obligatorischen Tracks, aber es hat tolle Atmosphäre. Und es hat einfach zum Beispiel, einfach mal zum Beispiel, wie auf wie viel, ich frag einfach nur, auf wie viel Emo-Alben hast du einfach so einen Blues-Rock-Song drauf, weißt du? Die haben dann einen Prog-Rock-Song drauf mit Mundharmonika und alles Mögliche und sie machen trotzdem nicht ihre Emo-Vibes kaputt, haben trotzdem noch eine gute Mischung aus catchy Songs, wirklich, also Can't Get It Out zum Beispiel, finde ich, ist ein super catchiger Song, der sehr an Weezer erinnert, so. Und zwar das Gute von Weezer, was so irgendwie Ja, der. du meinst das Album, das alle 7 Jahre erscheint? Ja, das eine gute, wie gesagt, ich fand das The White Album fand ich nicht schlecht und The The Red Blue Album Album. war auch super, Yellow Album war auch ganz gut. Ich weiß auch nicht. Aber Can't Get It Out, super catchy, so relativ simpel, aber so schön abgemischt. Ich weiß nicht, wie ich aufs Abmischen komme, aber es ist einfach, es haut so richtig schön rein, wirklich einfach. Hat ein paar, also sehr abwechslungsreiche Tracks und so. Es ist manchmal vielleicht halt logischerweise ein bisschen cheesy, aber es ist Emo. Das muss ein bisschen cheesy sein, sonst funktioniert es nicht. Aber Atmo mit tollen Keyboards und so, und es ist echt ein, also jeder, der so auch nur leisestes Interesse an Emo hat, selbst, also ich bin kein Emo-Fan, weißt du, aber trotzdem, das ist wirklich ein tolles Album gewesen. Ein erwachsenes Emo-Comeback-Album, was aber trotzdem nicht seine Ja. Wurzeln zerstört und so. Ja, Also viele finden es super, es hat viele. Also es ist gerade das bestbewertete Album auf Radio Music des Jahres, wollte ich nur gesagt haben an der Stelle. Es ist auch wirklich gut. Also so gut fand ich es jetzt auch nicht, aber es ist, ich verstehe, dass Leute es mögen. Aevitaer, Eukalyptus habe ich noch nicht gehört, will ich aber noch hören. Halt eines wieder der Solo-Projekte von Animal Collective. Die sind alle so mittelmäßig, aber irgendwie wollte ich das nur hören, aber ich kam noch nicht dazu. Neues Album von The Murlocs, das ist der Keyboarder von King Gizzard and the Lizard Wizard, hat ein paar richtig catchige Songs. Also Oblivion ist so ein, kein Ja. besonderer Song, aber total catchy. Ansonsten, was ist noch wichtig? Es gab noch Tracks an bestimmten Alben, was wichtig war für mich. Bin gleich fertig. Ich glaube, bei den neueren hier, die aktueller sind. Hast du das The War on Drugs Album gehört, das neue? Deeper Understanding? Es ist nicht an mir vorbei. Ich habe ganz, glaube ich, ganz kurz mal reingeskippt, aber es, ich glaube, ich fand es gut, aber es, ich bin, es ist irgendwie ich so. Ich kenne War on Drugs ehrlich gesagt nicht. Du hast mir letztes Mal davon, glaube ich, mal erzählt, glaube ich, sogar in einem Podcast von uns, der nicht ich habe die selber ist. Noch nicht viel gehört, gebe ich zu. Aber ich fand es irgendwie ganz okay. Ich, kurz zu sagen, was mich nicht viel aufregen will, aber was passiert ist, ist das aktuelle 2017er The Drums Album. Ich weiß nicht, das ist so eine Mischung aus The Smiths und Beach Boys. Es klingt alles sehr ähnlich und manchmal hat man das Gefühl, dass es eine Band, die schon länger aktiv ist und die schon auch eigentlich was drauf hat, aber es ist teilweise so, viele gehen ja gerne auf den ein bisschen simpleren Aspekt oder Lo-Fi-Aspekt in letzter Zeit, aber hier klingt es teilweise einfach so, als ob sie es nicht können würden, obwohl sie es können, also keine Ahnung. We Do Drums? The Drums, Abysmal Thoughts. Drums. Hat zwei gute Songs, finde ich. Und zwar Hard Basil ist catchy und Shoot the Sundown ist ein Ohrwurm, den ich seit Tagen nicht mehr wegkriege. Super geiler Song, aber trotzdem ein scheiß Album, finde ich, offen gesagt. Aber ein scheiß Album kann ja trotzdem ein paar gute Tracks haben. Ist ja nicht so. Ist so, ja. Neues Ariel Pink Album ist nicht gut, finde ich. Hat einen guten Song, vielleicht zwei. Aber ich bin kein Ariel Pink Fan. Ich bin da nicht repräsentativ. Ja, was gab's hier? Culture Candela hat was released, es ist scheiße. Say It hat was released, es ist auch scheiße. Fortune und der Asiate haben was released, es ist ganz große Scheiße. Und ja, da habe ich sogar reingehört. Oli Bench hat irgendwas released, es ist nein. Peter Maffay hat irgendeine Best-of gemacht, sie ist auch nein. Hast du das neue Godspeed-Album gehört? Alle finden es total mittelmäßig. Ich hatte irgendwie gar keinen Bock, das zu hören dadurch, keine Ahnung. Ich hab's noch nicht gehört. Mogwai habe ich gehört. Oh, wie ist das? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie keinen Zugang zu Post-Rock, aber es klang spannend. Du wartest ständig drauf, dass er anfängt zu singen. Ich kenne das Gefühl manchmal. Ja, tut er aber nicht. Aber wie gesagt, ich muss sagen, Godspeed You Black Emperor, ich kenne dieses Klischee-Album, das habe ich auf Schallplatte und das liebe ich. Und zwar Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven, das kennt man. Ja, klar. Es ist das Klischee, aber es ist auch geil, finde ich persönlich. Aber Klischees sind doch auch geil, ganz ehrlich. Nein, ja. Also allein schon, ich weiß nicht, ob du hast es, denke ich, mal gehört, Lift Your Skinny Fists, aber allein schon die ersten 6 Minuten vom Album, das ist eigentlich nur ein billiges Build-Up und ein Crescendo und das ist aber so geil. Godspeed You Black Emperor ist also auch immer eine Band, die irgendwie auf meiner Liste steht. Man skippt so drüber und denkt so, naja, später dann, wenn ich Zeit habe für. Ja, also wie gesagt, das Album, das bekannteste, was jeder kennt, das finde ich ziemlich gut und ansonsten habe ich auch noch keinen, ich finde ihn nicht schlecht, aber ich habe so, das zieht auch an mir vorbei, gebe ich zu. Ich habe hier noch Queens of the Stone Age haben was gemacht. Alle wie haben ist das? Ich habe nicht reingehört, alle ich haben gefeiert, nicht. Ich habe gedacht, nö. Das ist so eine Band, die interessiert mich irgendwie nicht, aber vielleicht ist sie gut, also ich will es nicht sagen, dass sie schlecht oder gut ist. Aber das sind diese großen Bands, die alle super toll finden und du denkst einfach so, ja, vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Nee, ich weiß auch nicht, aber okay, und ich habe jetzt die ganze Zeit über Alben rüber geblendet gerade, aber ein Album will ich tatsächlich noch wirklich drüber reden, was ich super geil finde tatsächlich, was mich total beim Surprise gecatcht hat, so muss ich sagen, und zwar ist es eine Mischung aus Shoegaze, aus Surfrock und Dreampop und 80er-Ästhetik, aber nicht 80er-Ästhetik, wie du es in der Regel kennst, so, sondern nochmal so eine andere 80er-Ästhetik, ist ganz komisch, das zu erklären irgendwie, mit richtig cheesigen Synths und Guitarlines, aber ultra catchy, und zwar Antisocialities von Always mit 2 Vs, wo jeder Song, basically, wirklich jeder Song, finde ich, ist catchy, wirklich jeder Song ist geil auf dem Album. Fast, manchmal fühlt sich dieses Album schon fast zu catchy an, aber du meinst, steht neben Green Shade, aber schwul im Duden? Manchmal fast, aber irgendwo ist es dann doch, also man muss aber sagen, sie haben wirklich echt abwechslungsreich, sorry Mann, das ist echt gut, aber nein, aber es ist halt auch abwechslungsreiches Fakt, du hast Tracks, die halt ein bisschen normal shoegaziger klingen so, dann hast du ein paar Lo-Fi Dream-Pop Tracks, dann hast du ein paar richtig reverbige Tracks, die wirklich nicht so shoegazig reverb, sondern so, wo du wirklich das Gefühl hast, dass es groß ist, mehr oder weniger, dann hast du manchmal Parts, wo du dich fragst, sind die gesampled oder nicht, und du hast wirklich so Synthesizer, die klingen so, als wäre so der Moog seit 20 Jahren noch nicht erfunden, so alt klingen die teilweise. Aber es ist super geil, du hast das Gefühl, es sind manchmal, gibt's Parts in Pimps Sweat Punks, das ist so ein Song, der erschließt sich für mich strukturell überhaupt nicht, der hört einfach auf mit irgendeinem Synth-Solo, das oder so, der Part, der so klingt, als wäre es das Intro von einer alten Kindersendung von den 80ern oder so. Aber also ich weiß nicht wirklich, du kannst dieses Album gerade mal durchskippen, du wirst einfach schon da catchige Teile finden, einfach. Das ist alles ist catchy. Alles. Das ist wirklich, also skipp mal durch, einfach mal ganz kurz. Ich skippe durch den ersten Song und sage, das ist super. Ich skippe durch 2 weitere und denke, geil, kaufe ich. Ich weiß nicht, es hat echt alle Seiten. Was ich zum Beispiel ultra liebe, ist das Intro von Saved by a Wife mit F. Das ist so ein tolles Intro. Es ist einfach nur ein ganz normales Orgel-Intro eigentlich, aber es ist so, es passt gar nicht zum Rest des Tracks, aber es ist so geil Moment, einfach. Ich höre mal kurz rein. Und dann, warte mal, dann geht's so rüber in so einen Gitarrenpart. Du musst warten darauf, dass die Gitarre einsetzt. Ja. Diese Orgel, ey. Hm? Der Übergang ist auch echt ein Traum. Ja. Nee, du, das speichere ich mir gleich mal ab. Das, Also es ist so, dass ich sag mal, das ist wirklich das perfekte Album für im Sommer eigentlich. Ist es eigentlich ein Sommeralbum, aber na, es ist so richtig gut. Es ist ein bisschen spät. Ja, ich weiß, aber es ist trotzdem geil. Ein Sommeralbum im September. Es hat keine schwachen Tracks. Es ist zwar kurz, 32 Minuten, wie gesagt, aber dafür hast du, ich finde, du hast keinen schwachen Track wirklich. Ich habe lieber kurze Alben, die geil sind, anstatt so 79 Minuten. Ich muss es mal so ausdrücken. Ich habe einen, also mein bester Freund ist ultra depressiv, wirklich ultra depressiv. Also der verbringt sein halbes Leben in der Klinik so und hört eigentlich auch nur ultra depressive Mucke, aber dieses Album liebt er auch über alles. Also so weit geht es, weißt du, so. Ja, da besteht also noch Hoffnung. Oder das Outro von Forget About Life. Ich skippe einfach mal ins Ende vom Ende vom Album. Einfach ja, nur. Moment. Es ist alles so, oh Gott. Es ist so kitschig, aber es ist so catchy. Und sie hat echt, so eine tolle Stimme. Das ist echt cool. Auch die Misch ist großartig, finde ich. Ja, also sie ist in jedem Track anders ziemlich. In Undertow ist super. Das ist echt so dieser Gitarrensound, den ich liebe. Ja ist definitiv auf der Liste. Aber sowas von. Okay, und warte kurz, damit du den Vibe wirklich... Ich finde so wenn du es in einem Vibe zusammenfassen willst, ich finde dieses Musikvideo sieht wirklich total nach dem Album aus. Genau so sieht's aus. Das ist dieses 80er, was ich meine. Nicht Neon-like oder so, sondern ja, so hässliches 80er eigentlich fast schon, ja, wenn du so durchskippst. Hässliches, weißt du, so. 80er, also dieses coole hässlich. Ja, genau. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich anders. Das erste Album ist gar nicht so gut von denen, aber sie haben sich so weiterentwickelt. Also ja, genug darüber geredet. Aber ich liebe es. Also würde ich jedem weiterempfehlen, ja, der einfach... Ja, ganz ehrlich, da hast du mir jetzt eine Empfehlung gegeben, die ich glaube ich nachher noch auf dem Weg zu Maxis... Scheiße, ich wollte ehrlich abnehmen. werde ich mir die nochmal geben. Sag mir einfach mal, wie du es findest. Oder ob du irgendwelche Favorite Tracks am Ende hast. Aber es hat so viele Momente, wo du einfach denkst, okay, scheiße, das kannst du eigentlich an der Stelle nicht machen, aber es macht einfach Spaß. Also ja. Ja, hast du sonst noch was? Warte, gib mir eine Sekunde. Ja. Ich habe was ganz Kleines. Sleep Well Beast von The National ist total langweilig. Ist dasselbe, wie sie es schon 100 Mal gemacht haben. Ja. Igloo Ghost haben wir schon besprochen. Ja, doch, ich habe noch eine riesige Sache. Eine riesige. Eine Welche? Absolut riesige Sache. Welche? Aber ich werde jetzt nicht extrem viel drüber reden. Ich schicke dir genau ein Video davon. Und das ist das Album von Fabi Wach. Und zwar Unsterblich. Das ist vor... nicht wenigen Wochen rausgekommen, noch wenigen Wochen, von Fabi Wach. Jeder Track hat übrigens ein Musikvideo, muss ich dazu nochmal sagen. So, warte mal, ich muss gucken, welcher sich richtig lohnt. Ja, es ist so eine Art Pre-Single-Auskopplung, kann man so sagen, warte mal. Oh, warte, ich bin gleich fertig. Ich brauche gerade eine Sekunde. Ist schon gut, ich kann schneiden. genau, hier. Das ist eigentlich auch ein Song, das hat einen Clickbait-Titel, aber das muss man mal sagen, wenn man unbekannter Musiker ist, dann ist es okay, finde ich, auch mal ein bisschen zu clickbaiten. Der Song heißt Bundestagswahl 2017, deshalb hat die AfD gegen die CDU und SPD gewonnen. Das ist ein Zeichen. Warte mal kurz. Und wir gucken kurz, also wir gucken das nicht komplett, aber du musst trotzdem mir versprechen, das nicht anzumachen, bevor wir es angefangen haben, okay? Ja. Und du musst dir vorstellen, der Typ hat über ein stundenlanges Album mit Musikvideos mit so Tracks gemacht einfach. Wow. Zähl mal runter. Ja. Zähl runter. 3, 2, go. Wie gesagt, skip einfach mal auf dem YouTube-Kanal durch die einzelnen Tracks und Musikvideos. Ich respektiere, dass er eine Stunde lang sowas durchgezogen hat. Eine ganze Stunde. Das Album hat 18 Tracks. 18 Tracks. What? Ja. Das ist genauso viel wie Crow. Boah, nee, sorry, dieses Crow-Album triggert mich, ganz ehrlich. Da werde ich jetzt, weil du es noch nicht gehört hast, werde ich da auch nur kurz noch drüber ranten, aber das müssen wir aufs Jahresende dann definitiv beide nochmal kurz hören. Warum ist das, was ist dein Problem damit und warum sagen Leute, dass es gut ist? Kennst du diese Menschen, die etwas machen? Nee, es war ja so, Tokyo Hotel sind eine Kiddie-Band und da machen sie plötzlich ein Dream-Pop-Album. Hm? Oder die Lochis würden morgen ein Post-Rock-Album machen. Hm? Und ungefähr so geht's mir mit Crow. Crow ist irgendwie komplett verschwunden, dann kam Baum raus, du denkst, das kann was, dann kommt Unendlichkeit, das kannst du sogar richtig pumpen, das ist mal nicht peinlich. Und dann kommt ein Album, das wirklich so wirkt, als hätte er sich eingeschlossen und einfach gedacht, ich mach die verkopfteste Scheiße, die geht. 12 Minuten Track, Diggi. Come beautiful. Lol. Jetzt spul mal irgendwo zu Minute 10 oder so. Ist das jetzt Hip-Hop-Ambient? Ist das... Also ich glaube, es ist, für mich ist es mehr so, ich zeige euch 1,5 Stunden lang auf lustig zusammengebauten Minimalbeats, wie beschissen mein Frauenbild ist. Weil das fasst die Platte relativ gut zusammen. Vor allem diese Titel, so, oh mein, Nummer 105, du bist nicht Aphex Twin, 2KX, ja, Nummer, Tokyo 133. Nummer 105 ist das der absolute Tiefpunkt. Da hat Rappers in eine Sexismusdebatte drüber gemacht. Eine fucking Sexismusdebatte auf Rappers in. Alter, warum denn? Was ist denn da? Was sagt er denn? Er baut sich eine Frau. 104 Mal hat er es verkackt. Spoiler, 105 gelingt auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das 1,5 Stunden lang ertragen will. Nein. Es gibt genug andere Alben, die ich hören will. Also ganz ehrlich, ich hab's mir mal angeschaut. Hallo, so lang wie dieses Album ist, da kann ich 1,5 Mal Unsterblichkeit von Fabi Wach hören. Wobei, nee, kann ich gar nicht. Das Album geht 1 Stunde und 10 Minuten. Ja, eben. Nein, Unsterblichkeit geht 1 Stunde und 10 Minuten, sehe ich gerade. Das gibt's ja auf Spotify. Ja, Crow's Album geht noch länger. 90 fucking Minuten. Das Problem, das ich mit der Platte habe, ist, kennst du das? Du willst die Scheiße finden, musst irgendwie honorieren, was er gemacht hat, aber musst es trotzdem Scheiße finden. Es ist für Crow-Verhältnisse gerade von den Beats her unfassbar gut. Weil es halt echt mal was anderes ist. Aber es ist so Arthouse, so verkopft, Pseudo. Ich habe nochmal einen laut.de-Kommentar, den ich zitieren muss. Verkopfte Querdramatik als Reinwaschung. Hoffentlich bekommt er den Integrationsbambi. Das eigentlich Schönste an der ganzen Nummer war, dass Dead Adam, also Adi, Crow vorgeworfen hat, er hätte bei ihnen geklaut. Warum? Hast du das mitbekommen? Nee, warum? Ich weiß es nicht. Moment mal. Wir haben Cloudchap erfunden. Das ist gerade nicht einfach in und das macht auch nicht gerade einfach jeder. Oh, habe ich schon mit dir über das LCD Sound System Album geredet? Das habe ich hier sogar auf der Liste. Ich habe es sogar gehört. Nee, da kommen wir gleich noch drauf. Nee, hier, guck mal den Tweet. Warte. Oh. Hä? Das ist total... Nee, gar nicht. Alter, das sieht überhaupt nicht nach Hydra 3D aus. Nee. Überhaupt, nein, wirklich überhaupt nicht. Null. Oh, er hat vor 8 Stunden einfach Reboot getweetet. Oh Mann. Alternativ. Oder das hier. Dachte ich auch nicht viel, aber im Clip sehen wir dann doch irgendwie weird. Gut, man muss vielleicht noch ein Wort zur Box sagen. Hast du das mit Shindy mitbekommen? Nein. Der billige 5-Euro-Rucksack aus dem Chinamarkt in einer sauteuren Box? Nein, nun Crow das sieht ja überhaupt nicht ähnlich aus, das mit dem Crow und Hydra. Ja, das meine ich ja. Nee, der Punkt ist, Crow hat es noch geschafft, das zu überbieten. Eine Plastikmaske und 2 CDs sind Papierschuber. Plastik. Warum, jetzt mal ohne Scheiß, 43 Euro. Warum ist es bei den Rappern eigentlich mit dieser Box so? Das ist doch so blöd. Ja. Wann kauft man sich das? Bei Alligator hat es einen Mehrwert. Da hat es ein T-Shirt drin, da hat es die Straßenmusik-CD drin, da hat es die Festival-CD drin, das Songbook war auch noch drin. Das ist eine Box, die ich mir kaufen würde. Bei Crow, Plastikmaske. Cool. Ich verstehe das Konzept einfach nicht von diesen Boxen. Warum machen das Rapper und warum machen das nur Rapper, nur Deutschrapper? Geld. Ja, aber warum machen das? Funktioniert das nur bei Deutschrappern oder wie? Ich glaube... Du musst eine gewisse Fanbase haben, die dir allen Scheiß kauft. Ich glaube, Tokyo Hotel hätte das auch gemacht, wenn das damals schon groß geworden. The Weeknd, Materia, Rag & Bone Man, Genetic, Dead Adam. Sie haben es weit gebracht. Ja, sie haben es weit gebracht. Muss ich ihn lassen. Ich weiß nicht, als sie damals gesagt hatten, yo, wir machen jetzt Musik, da hat sie, glaube ich, niemand so richtig ernst genommen. Ja, und ganz ehrlich, also das, was sie heute machen, ist spannend. Ja, es ist nicht meins, aber... Ja, ich mag dieses allgemeine, kein großer Fan, gebe ich zu, von diesem Cloud-Rap-Movement. Ich kann das langsam nicht mehr so sehr ab. Apropos genauso Rap, Berkan, Einzimmerwähler. In 3 fucking Versionen zum gleichen Preis auf iTunes. Achso. Auf der einen sind Instrumentals drauf, auf der anderen ist das Album drauf. Auf der dritten Rapper, die immer Instrumentals verkaufen. Auf der anderen sind beides drauf, das ist die Deluxe Edition, das kostet alles jeweils 12. Hey, hast du jetzt American Dream gehört? Ja, habe ich. Tatsächlich. Hast du eine Meinung? Cool. Ich kenne LCD Sound System nur vom Namen her, aber ich habe gedacht, das sieht spannend aus, das Cover ist hässlich, aber ich müsste mal mehr von dem hören. Das Cover ist echt pottenhässlich. Wie fandest du How Do You Sleep? Cool. Das möchte ich jetzt anfragen. Ich liebe diesen Track so sehr. Er bildet ja ewig lang auf und hat dann... Willst du mir sagen, was das für ein Bass-Synthesizer ist, der dann irgendwann in der Mitte des Songs reinhaut? Dieses Bam, Bam, Bam. Boah, ist bam, das... Bam, bam, bam, das bam. Ist schwer. Das könnte alles sein. Das könnte ein Wavetable sein, das könnte ein Moog sein. Alles möglich. Also so wie ich den Typen kenne, so wenn du sich ein Studio anguckst, sind es wahrscheinlich analoge. Tatsächlich sogar. Durchaus möglich. Ich glaube, viele Leute haben, wenn sie analoge sind, die es haben, erstmal echt keinen Bock mehr drauf, digitale einzusetzen. Ich muss dazu sagen, ich finde einfach, glaube ich, was es so ganz gut daran ist, dass du ein bisschen eingeschränkt fast bist, weißt du? So, wenn du deine echten Synths hast. Du kannst erstens, logischerweise macht es mehr Spaß, an den Reglern zu spielen, wenn es echt ist, ist logischerweise klar. Ansonsten, so, du hast so einen Überfluss an Plugins, die teilweise alle auch ultra komplex und eine Welt für sich sind, so. Und dann ist es, glaube ich, einfach schön, einfach mal ein paar Sachen im Raum stehen zu haben und zu wissen, okay, damit arbeite ich jetzt und daraus mache ich Sounds. Klar, ich fand es immer sehr lustig, wenn Leute auf meiner Bassstation versuchen, Jump zu spielen. Das Teil ist monophon, nur so. Ich weiß nicht, allein schon deswegen würde ich mir eigentlich doch ganz gerne Synths kaufen, aber das ist einfach... Ja, du, hört auf zu rauchen und du kannst dir eine am Weihnachten leisten. Dann würde ich mir aber was anderes kaufen wahrscheinlich als ein Synth, weil ich denke mir immer so, oh David, du kannst dir das aber auch über Plugins dingsen und dann benutze ich meinen MIDI-Controller und bald hole ich mir jetzt noch, das hole ich mir nämlich tatsächlich an, wenn ich Geburtstag habe jetzt, ich habe ja am 14. Geburtstag in 5 Tagen. Cool. Und da habe ich ein bisschen zusammengedingstet und tatsächlich hole ich mir ein anständiges MIDI-Keyboard praktisch, also eins auch wirklich ein anständiges, also auch wirklich eine Klaviatur, mit der man noch richtig spielen kann, was halt auch so einen mittelmäßigen Sound oder zwei, drei hat, so mittelmäßige Sounds, mit denen man halt ohne Dingenskirchen spielen kann, aber ich habe mich da ein bisschen beraten lassen, selber rumgespielt. Ansonsten hole ich mir noch Monitoring-Lautsprecher, da muss ich noch genau gucken, was ich hole. Ich mix halt aktuell mit Kopfhörern, misch mit Kopfhörern ab finde ich nicht gut tatsächlich. Und das sage ich jetzt nicht, weil mir das jemand gesagt hat, sondern aufgrund von zwei Gründen. Erstens kriegst du bei Hall und Raumklang in der Regel nichts. Nein, du kriegst auch nicht so ein gutes Verständnis davon, denke ich mir. Nee, du kriegst halt nicht so ein gutes... Ja, ich weiß, dass du einen Hörschutz hast. Aber du kriegst halt nicht so ein gutes Verständnis davon. Und erstens, zweitens, das klingt komisch, aber du spürst den Bass nicht so. Du kannst den Bass, glaube ich, nicht so gut einschätzen über Kopfhörer. Ja, von daher kommen auch Hörstürze. Ich habe es noch nicht so geschafft. Ich habe es geschafft, indem ich Kanäle aufgerissen habe, wo ich gedacht habe, die sind einfach zu leise, das Zeug ist zu leise. Und dann, oh, das ist gemutet. Klick. Boom. Ja, das ist ein Klassiker. So eine schöne, so eine schöne Distorted Kick in 200 dB auf die Ohren. Ich weiß, was du meinst. Also, was mir passiert ist. Nachher. Also, was mir gestern passiert ist, ist, ich habe halt mit Serum rumgespielt, mal ein bisschen das Plugin ausgekundschaftet und irgendwie habe ich aus Spaß mal. Irgendwie war der Synth selber relativ leise gewesen und dann habe ich einen praktisch Distortion-Effekt draufgehauen und ich wusste nicht, dass die von Haus aus da unglaublich laut sind bei Serum und es hat mich absolut zerfickt, wirklich. Also ich bin so, du merkst, dass es wirklich laut ist, wenn du aus Reflex deine Kopfhörer wegschmeißt. So. Ja, ganz genau das. Deswegen habe ich so solche Stöpsel so einfach nur daran reißen muss, dann sind sie weg. Ich weiß nicht, kann man nicht irgendwie aufpassen, dass das irgendwie gelimitet wird oder so? Nee, aber du kannst bei Ableton natürlich ein Limiter auf die Masterspur knallen. Ja, das wäre vielleicht ganz schlau manchmal. Das mache ich auch gerne mal, also spätestens jetzt an meinem Hörschutzmix mache ich das bei den Drumspuren sehr gerne, dass ich ein Limiter auf den Master hau. In jedem Falle, und dann hole ich mir halt noch, damit ich das Ganze auch wirklich nutzen kann, noch einen Controller, nicht einen Controller, auch scheiße, wie heißen die Dinger, wo du halt die Sachen reinsteckst, so eine externe Soundkarte praktisch, wie heißt Interface. Das? Interface, genau. Focusrite 2i4. Ich hatte mir ich will wirklich nicht viel ausgeben, ich habe nicht so viel Geld, ich weiß nicht. Oh, hör auf zu rauchen. Boah, jetzt hör auf damit. Guck mal, ich muss immer noch Konzertkarten bezahlen und Bahntickets und Essen und was weiß ich. Ja. Warte, Thomann, habe ich was? Kann man Sachen mal in den Warenkorb einspeichern? Ich habe extra Sachen rausgesucht. Es gibt eine Merkliste. Hast du da einen Account? Ja, wo kann man denn einen Account machen? Da, okay. Ja, nee, vergiss es. Ich weiß nicht, kannst du irgendwie low-key so ein bisschen, was heißt empfehlen, aber halt so ein bisschen vielleicht Infos geben? Audio-Interface und Apple-Monitor? Ich weiß nicht, ich weiß zwar ungefähr so, was ich will, aber ich meine, ich weiß nicht, ob es vielleicht sinnvoll ist, ein paar Empfehlungen zu kriegen oder so. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Ja, wie gesagt, Focusrite 2i4 oder 2i2. Und warum würdest du das empfehlen? Weil ich es selbst habe. Toll. Und weil die Teile tatsächlich so eine gute Mischung zwischen bezahlbar. Scheiße, das ist praktisch, glaube ich, genau das, was ich mir holen wollte ursprünglich, lol. Ja, eben. Die Teile sind quasi State of the Art unten im Billigsektor. Weil die tönen wirklich gut und die sind auch nicht allzu unbedienbar. Ja, ich sehe es. Also wenn du jetzt nicht gerade so ein riesiges Ding holst, aber ich weiß nicht, ich brauche jetzt keinen Abhörmonitore, bin ich auch unsicher. Na, da habe ich keine Ahnung, sorry. Na, da brauche ich auf jeden Fall welche. Ich weiß nicht, ich bin da überlegen, ob ich mir echt so, ich weiß nicht, das benutzen alle mittelmäßigen Producer, diese Dinger von diese Rohkit-Dinger, kennst du die? Diese mit dem gelben Ding. Ja. Aber ich weiß nicht, sie sind halt irgendwie bezahlbar und haben keine super schlechten Bewertungen, deswegen überlege ich halt. Von KRK, genau. Ich bin da eher der Genelec-Typ, aber ich habe halt die schon ewig im Studio, von daher. Ja, das ist natürlich alles eine Sache der. Teile sind arschteuer. Das wäre der Punkt. Na gut, nee, ich habe nicht so viel Geld, tatsächlich, kaum Ja, zu glauben. eben. Muss gucken, wie ich hinkomme. Ah ja, genau, und Weniger ein ganz rauchen. klassisch, ein Shure SM57 hole ich mir, weil das hat jeder. Warte mal kurz, das ist irgendwie teurer geworden. Ich glaube. So geht's mir Und. auch ständig. Ja, ich weiß nicht. Ah ja, und genau, bei welchen empfiehlst du irgendwie zu sagen, okay, das sollte man sich gebraucht kaufen oder das kann man sich gebraucht kaufen und das nicht oder so? Na gut, Mikrofone sind immer so schwierig. Also zum einen sind die nicht allzu teuer vom Händler und zum anderen bei Mikrofonen hast du halt echt immer einen Speichel von 100 anderen Menschen. Deswegen hole ich mir auch ein eigenes Gesamtmikro. Ja, ich weiß Beziehungsweise nicht. hab schon eins, aber wie gesagt, das SM58 ist nicht so das, was es eigentlich braucht, gerade für Vocoder-Geschichten. Es Ja, gut, harmoniert auch ich. nicht so gut mit meiner Stimme zusammen. Mag sein. Ich habe halt schon, ich habe ja schon das T-Bone für Stimme allgemein. Das passt eigentlich ganz gut für so normale Vocal-Aufnahmen. Ja, Das klar, brauche zu ich. Hause. Also ich meine, für die Bühne ist halt was anderes. Ja, klar, ich meine, soweit habe ich noch nicht gedacht, okay, ich habe noch nicht live performt und ich Nee. bin darauf nicht eingestellt. Aber vielleicht setze ich mich damit tatsächlich mal auseinander jetzt. Ich muss sagen, nämlich, da bietet sich logischerweise, das ist auch ein Grund, warum ich zu Ableton gewechselt habe, mit Ableton logischerweise mit der, es heißt ja schon Ableton Live, so weißt Ja, du. klar. Damit kannst du einfach live viel besser arbeiten. Es erschließt sich auch direkt diese Live-Ansicht, praktisch diese Klar. Session-Ansicht, wo Das du ist halt dann ein paar der MIDI-Spuren oder Unique so Selling reinlegst. Point. Das ist der Unique Selling Point. Na, ich weiß nicht, aber hast du damit mal live gearbeitet oder so? Ich weiß nicht. Ja, ich spiele ständig damit live, ja. Ich nutze Mainstage noch da, wo es unbedingt nötig ist, weil Ableton brauchst du lange zum Vorbereiten. Aber sonst habe ich nur noch damit eigentlich live unterwegs. Ich weiß nicht, wie macht man das denn genau? Also programmiert man dann einzelne Loops vor und dann. Es kommt auch darauf an, was du damit machen willst. Wenn du ein DJ-Set machen willst, also ich habe drei Anwendungen. Das erste ist ein DJ-Set, weil da programmiere ich mir maximal ein paar Spuren zurecht und dann spiele ich eigentlich alles live ein. Habe da so zwei Controller und eine Tastatur. Dann habe ich ein Set, das ich manchmal für so Einzelsets nutze, die so ein bisschen auf Ambient, also E-Piano-Flächen, ein paar Synthes, ein bisschen Bass und Drums sind. Teilweise mit Songs, teilweise improvisiert. Da habe ich einfach quasi die Drums vorprogrammiert, ein bisschen den Bass noch dazu und halt Synthes und Co. sehr schnell per Omnisphere-App im Griff. Habe dann meine zwei Tastaturen und gib so ein bisschen hin und her. Ja, du mappst dir im Prinzip ein Set vor und Ja, arbeitest dann ich habe da über. überhaupt gar keine Erfahrung oder Ahnung von, deswegen, ich weiß nicht. Nee, das ist Training. Ja, aber überhaupt ein Verständnis davon, wie es anständig funktioniert. Natürlich, dass du da live einen Fluss reinbekommst, ist natürlich einfach eine Sache des Trainings, das ist oder so klar, aber ja. Ja, also es gibt tatsächlich Momente, wo ich einfach. Ich habe mir jetzt halt wirklich. Ich habe ja monatelang, beziehungsweise jahrelang nach einem Controller gesucht. Ich habe ja zuerst mal die Launchpads, die Launch-Serie von Novation durchgearbeitet. Ich bin übrigens immer noch ultra froh, dass du mir dieses Ding verkauft hast, ne? Ohne Scheiß. Ja, bitte. Ohne Witz. Ich war sehr stolz drauf, als ich das in deinem neuesten Video gerade so gesehen habe, so neben der Radiohead-Platte. Ja, das ist ein Ausschnitt aus Triegespalten 10. Das Ach. Ding. Ich wollte es hochladen. Das Ja. eine da. Ist fast fertig, aber naja. Nee, aber ohne Scheiß. Ich weiß vor allem nicht, was ich ohne diese. Ohne Scheiß, einfach nur diese Regler zu haben, in denen man drehen kann. Es ist Ja. einfach so geil, die Ja. einfach zu so ein paar Sachen zuzuweisen und dann einfach ein bisschen Ja. so einzuspielen und Ja, an ein und paar es ist halt wirklich, Parametern ja, automaten zu es ist können. halt wirklich für Ableton gemacht. Und Nee, du das kannst, merkst du auch wirklich. ja, Also, und du kannst, du es kannst halt, harmoniert noch viel besser mit Ableton als mit FL. ja, und du kannst halt dann draufdrücken auf den In-Control und dann hast du die Clip-Steuerung und dann drückst du den weg und dann hast du diese anschlagsdynamischen Drumpads. Ja, das ist einfach. Also, ich habe damit ja schon ein bisschen rumgespielt. Es ist Ja, echt. Das macht das, verbessert ja. den Workflow um das Ja, Tausendfache das wirklich. waren gut investierte 50 Euro. Ich kann mir gar nicht mehr 40. vorstellen, wie ich damals mit der Tastatur eingespielt habe, muss ich an der Stelle sagen. Ich kann Du, es mir echt nicht mehr vorstellen. so ging es mir tatsächlich auch, als mein Keyboard damals zum ersten Mal einen USB-Anschluss hatte. Du fühlst es auch einfach so viel mehr Ja, auf richtigen Tasten zu spielen. ich hab 6 Monate, es ist eigentlich deprimierend, ich habe 6 Monate lang, sechs, Blödsinn, 6 Jahre lang mit einem einzigen alten Technics-Keyboard aus den 90ern gearbeitet. Also Sequencing etc. alles und überhaupt. Und dann habe ich mir ein Synthi gekauft und seither kam jedes Jahr mindestens was dazu. Ja, wenn du einmal angefangen hast, ne? Ich weiß nicht. Na, irgendwann war da halt das Geld da, weißt Ich kann du? mir vorstellen, mit so einem Synthi einfach einen Synth zu haben und damit einfach so viel rumzuspielen, das muss einfach so viel Spaß machen, glaube ich. Einfach nur das Rumspielen damit. Kommt Ich drauf weiß an, also nicht. ich habe ja nicht wirklich Synthes, die so zum drauf gehen sind. Der Nord kommt natürlich ran, aber ich benutze den eigentlich tatsächlich mehr als Master-Tastatur als denn als Synthi. Boah, ich würde einfach töten für einen Mini-Moog. Ja, ist glaube ich auch ein lukratives Business, töten. Ja, ich Darf weiß. sich halt einfach nicht erwischen lassen. Ist Geldwäsche. halt echt so. Nein, aber ich denke, man kann sich tatsächlich ein paar Interesse. Man kann sich bestimmt mal einen Synth zulegen, irgendwie von eBay, einen gebrauchten oder so, Ja. der nicht scheiße ist. Also ich Neu habe sind die ja. alle unbezahlbar eigentlich, aber. Nee, also ganz ehrlich, Ich habe jetzt das meiste zwar auch gebraucht, aber die Base Station war relativ günstig. Ja klar, das ganz teure Zeug, aber bei Moog zahlst du halt echt für einen Namen. Das stimmt. Ich meine jetzt auch nicht Moog. Dass das Subfetti ein Schnäppchen. Und ganz ehrlich, klar, das Subfetti kann noch ein bisschen böser, noch ein bisschen mächtiger, aber eine Base Station kommt da auch recht gut dran. Ja, ich weiß. Und ich habe jetzt für keinen meiner Synthes mehr als 1000 gezahlt. Gut, der Nord war ein bisschen drüber, aber der war original auch 2,4. Also jetzt ich habe noch 1,1 für den gezahlt. Ich möchte die seit 2,5 Jahren eigentlich nicht mehr missen. Ah, nee, die Kohle habe ich nicht. Ich spare immer noch auf. Ich werde bald durch Dänemark laufen. Nee, nach Dänemark. Da möchte ich ein bisschen Geld haben. von Nordrhein-Westfalen. Ja, nach Skagen. Das ist die Spitze von Dänemark zu Fuß. Cool. Das ist der Plan. Wird das so ein spiritueller Trip? Nee, wir fanden einfach den. Also, ich habe mir da ein bisschen. Also, ich habe das mal irgendwann so gedacht, so, das wäre doch voll lustig, einfach mal dahin zu laufen. Und jetzt sind wir halt irgendwie plötzlich. Ehe du sich was siehst, bist du in der Planungsphase schon komplett und hast schon voll viel geplant und so. Mit wie vielen Leuten? Nur mit meiner Freundin tatsächlich. Ach, schön. Laufen und bumsen. Coole Idee. Couchsurfing wahrscheinlich viel. Wildcampen ein bisschen und so. Dann läuft das schon irgendwie. Das klingt echt nach einem Konzept. Man soll das fast mit noch musikalisch begleiten. Kauf dir ein iPad und bau unterwegs Zeug zusammen. Ich weiß es nicht. Ich find's offen gesagt richtig deprimierend tatsächlich. Also was heißt deprimierend, aber das Schlimmste war für mich tatsächlich, ich war ja auf diesem einen Kunstreich gewesen und da war es halt so, dass ich halt in einem Audio-Workshop war. Und ich muss sagen, da warst du halt bei einem Producer, waren wir da halt, ja. Der auch wirklich Ahnung hatte und so, aber der auch einen eigenen Club hatte und sowas und dass man wirklich drauf hatte, logischerweise dann irgendwo, weißt du? So, das Problem ist halt einfach nur, es gab praktisch 2 Macs da, so, ja. Weißt du? Und in dem Kurs 8 Leute, das heißt, du konntest ja sehr schlecht einfach nur mal irgendwie hinspringen und sagen, hey, ich produziere jetzt mal schnell was und so. Ja. Und seitdem denke ich darüber nach, mir irgendwann mal vielleicht einen billigen Laptop zu holen, weil ich würde einfach gern mal irgendwie mobil produzieren können. Ja, so. Das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich eigentlich nur mit einem halt MacBook habe und nichts Stationäres. Warum macht eigentlich jeder MacBook? Warum? Jeder? Es gibt einen ganz kleinen, einfachen Grund, das ist der Grund, warum ich noch nicht auf Windows bin, weil ich habe ein IBM ThinkPad für die Bühne mir tatsächlich mal zugelegt, testweise, das teste ich auch schon seit etwa einem halben Jahr immer mal wieder so, das ist nicht meins, aber ich habe es mal mit Ableton zugespielt und einfach alle meine Plugins drauf. Es ist der Unix-Kern. Apple hat, da ist das Audio so dermaßen gut im Kern verdrahtet, weil es halt eben diese Basis ist, diese Core-Audio-Basis. Das habe ich sogar immer mal gehört, ne? Ja. Ja, genau, du hast auch null Latenz und sowas. Du hast null Latenzen im Kern und Windows hat schon alleine im Kern Latenzen. Und, das merkst du, deswegen musst du dir allein schon auch eine externe Soundkarte holen. Genau. So. Und mir ist es nämlich selber aufgefallen, ich kann ein bisschen grundsätzlich einspielen, aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht rhythmisch Drum-Patterns abspielen, für mich, also live, weil die Latenz einfach zu hoch ist. So. Ja, und der Punkt ist halt, ich kann den Mac tatsächlich, ich nehme kein Audio-Interface mit. Also ich habe jetzt ein Lager gespielt, da habe ich dreimal Keyboards gemacht, meine Tasche ist mittlerweile so präpariert, ich muss da eigentlich nur noch hin, pack meine Controller aus der Tasche, nehm den USB-Hub raus, den MIDI-Adapter, schließe dann an irgendeine Tastatur an, die rumsteht und MIDI hat und gehe dann in den Mac und brauche auch das Audio-Interface nicht mehr, weil da geht der Mac einfach direkt auf den Kopfhörer raus. Kannst du halt machen, weil der Mac im Kern keine Latenzen hat. Und beim Windows hast du echt Treiber, Soundkarten etc. Ja, und ASIO und so, das ist ein riesiges Ding. Genau, und sorry, und das, wenn dir das 3500 wert sind, ja. Das hat ja, ich habe halt echt kein Geld für einen Mac, das Problem, aber ich würde unglaublich gerne mal mobil produzieren können. Ich habe immer noch diese Traumvorstellung, tatsächlich irgendwann auch selber mal vielleicht so vielleicht live zu produzieren, weil also live zu spielen oder so, weiß ich nicht. Das geht halt logischerweise nicht, wenn du einen Desktop-PC hast, weiß ich nicht. Ich finde es übrigens auch sehr verwirrend, wie das dann alles abläuft eigentlich mit den Plugins und sowas. Also ich habe jetzt bewusst mir meine Sachen, also die Data-Files jetzt, also die Plugins habe ich jetzt auf meine Hauptfestplatte, damit die halt anständig laden, was weiß ich, aber die anderen Sachen habe ich versucht, alle extra auf eine spezielle externe jetzt gerade drauf zu hauen. Also zum Beispiel Sample-Bibliothek und sowas halt auf eine externe zu haben, weißt du? Ja, ich mache dich jetzt mal neidisch, ich habe 2 fette 1 Terabyte SSDs im Book. Ja, ich habe SSDs. Ja, war nicht ganz billig, aber... Ich wollte jetzt gerade sagen, oh ja, toll, ich habe hier eine 2 Terabyte, aber... ich habe auch 2 Terabyte. Das ist halt eine HDD. Sind 2 SSDs, tatsächlich. Eine fürs System, eine für die Daten. Weiß nicht, Ich muss einfach mal sagen, ohne Scheiß, ich glaube... Ich zwinge mich gerade wieder dazu, offen gesagt, ich habe jetzt ja Ableton und alles Mögliche, ich zwinge mich jetzt gerade plötzlich wieder dazu, Gitarre zu lernen, richtig, weil ich glaube, es ist vielleicht auch mal eine Basis irgendwie, weißt du? Ich kriege tatsächlich von meiner Mutter Klavierunterricht bezahlt, vielleicht arbeitet sie ja doch. Sehr schön. Weiß nicht. Wer weiß. Also ist natürlich die Frage, ob das alles notwendig ist, aber ich glaube, das ist allgemein, um anständig Songs so hinzukriegen und ich glaube, das ist schon ganz gut. Du machst mir wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich gerade auf meine Gitarre starre, die ich seit zwei Wochen nicht, Monaten nicht ausgepackt habe. Ja, ich weiß es nicht. Ich probiere gerade eine App aus, keine Ahnung, ob die was kann, die heißt Musician oder sowas, aber die gefällt mir konzeptuell. Vor allem, wenn die mich dazu zwingt, ich kann ja schon ein bisschen Gitarre spielen, aber, und ich spiele ja auch Bass in der Band, wie gesagt. Nein, aber ich kann auch halbwegs Bass spielen, nur der Punkt ist, diese App zwingt mich gerade dazu, besser zu spielen, aber so wie ich es halt nicht will, das heißt, mit zum Beispiel ein Finger pro Fret und sowas, ich habe es normalerweise einfach immer so nach Gefühl gemacht, aber es funktioniert halt wirklich besser, wenn man sich so dazu zwingt und so. Ja, es hat schon was. Also ich habe ja auch Bänderprobleme eigentlich durch meine nicht gerade vorhandene Technik mitgenommen. Ich habe bis heute bei gewichtigen Klaviertastaturen tatsächlich Schwierigkeiten. Was im Lager auch sehr lustig war, weil du hast es auf einmal, ich spiele sehr gerne auf leichten Synthes und plötzlich hast du ein Klavier. Es war sehr anstrengend. Also wie gesagt, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ich wollte eigentlich sagen, dieser Traum vom Mobil produzieren auf der Bühne live nochmal Sachen einspielen mit Ableton ist das eine. Das mache ich eigentlich auch nur bei Sets, die ich einfach hinscheiße oder bei diesen, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Live-Jam-Sessions. Ich da auf meinen YouTube-Kanal hochklappe. Die in Schwarz-Weiß. Ja, genau. Die in Schwarz-Weiß. Ja, das ist halt das eine, aber das andere ist so, dieses Unterwegs-Produzieren. Ich habe jetzt das iPad mitgenommen in den Belgien-Urlaub. Ich glaube, ich habe es einmal ausgepackt, um Zeitung zu lesen. Wo du mich jetzt gerade übrigens so dran erinnerst, ich glaube, ich fange jetzt gleich nochmal an, kurz Gitarre zu üben. Oh. Ey, wir sind, glaube ich, so oder so jetzt eiskalt durch langsam mal. So, ja, so ganz langsam. Ich habe noch zwei Sachen, habe ich tatsächlich noch auf der Liste. Oh, dann sag. Enter Shikari. Ah, neues Album von denen. Das ist diese Twitter-Band, ne? ich hab keine Ahnung, warum alle Changeman und Rezo haben in ihrem Liebe ohne Selfies Folge 6 davon geschwärmt. Ich bin zwar direkt eingestiegen mit diesem neuen Album, hab mir dann mal alte Sachen gegeben und hab ich gedacht, okay, ich verstehe, das Neue klingt gut. Ich verstehe, warum das alle scheiße finden, weil die vorher komplett anders klangen. Ansonsten, es gab ein Casper-Album. Das ist wie immer Musik für Schwuchteln und solche, die es gerne wären. Dann habe ich hier noch 1000 Sachen, wo draufstehen, hör mal rein. Und always ganz oben. Ja, genau, stimmt. Das ist jetzt auch noch ganz oben. Dann hier Indochine 13. Also ich glaube, es sind irgendwelche New Wave Art Rocker aus Frankreich. Ich habe da mal ganz kurz drüber geskippt. Muss unbedingt mal wieder gehört werden. Und ich habe dir ein Video geschickt. Die Hirsch-Effekt. Kennst du die? Nee. Warte mal. Wo hast du es mir geschickt? Auf Twitter. Warte mal kurz. Das ist schon her. Warte, es kann gut sein, dass ich es gehört habe. Müsste ich eigentlich normalerweise höre ich Videos. Aber schick's mal nochmal. 8 Minuten. Ja, geh mal zur Minute 1,40 und dreh dann das Zeug ganz, ganz, ganz leise. Der Ambient-Kram am Anfang ist aber gemütlich. Der ist gemütlich. Nee, ich dreh laut. Fick dich. Nice. Ja, das hast du mir geschickt. Nice. Oh Mann. Können die eigentlich speziell noch was? Also, frage ich mal so. Was? Können die eigentlich speziell noch was? Will ich immer so wissen. Oder ist es so ein normaleres Screamer Band? Das ist, also sagen wir so, die werfen alles durcheinander. Also das ist nicht, das klingt zwar so am Anfang, als wäre es eine Screamer Band, ist aber nicht so. Die schmeißen echt alles durcheinander. Das ist echt die krankeste Scheiße, die ich Also hat doch was Proggiges auf jeden Fall. Ja. Will ich sau abstrakt. Du kannst es nicht in Worte fassen. Du musst es. Ich dachte mir, als ich es zum ersten Mal gehört habe, das ist eine Band für dich. Ich bin echt ziemlich begeistert gerade. Ja. Und sie singen auf Deutsch. Das ist auch cool. Also jetzt haben wir gerade noch ein bisschen Mathrock drin. Nein. Nein, dieser Übergang. So circa bei Minute 4, wo du so dieses und dann so einmal. Das ist so. Ja, wie gesagt, die ganze... Nein, what the fuck? Ja. Okay, ein Bass-Solo. Also sie können auf jeden Fall ihre Instrumente spielen. Ja. Oder was geht denn da? Aber sie sind ja recht erfolgreich sogar für eine deutsche Band. Ja, also tatsächlich kennt man sie. Das ist neu. Ah ja, ein bisschen Akustik, also nicht Akustik, aber Clean Gitarre am Ende noch. Ich bin gerade schon begeistert nur von diesem Durchskippen. Ja. Ganz ehrlich, mit denen muss ich mich auch noch eine Weile beschäftigen. Klingt halt wirklich nicht wie eine Band. Es wird am Ende sogar relativ catchy. Ich habe mir das Eskapist-Album mal angehört. Irgendwo haben die echt so einen Jodelbrüllteil, wo es echt der so übel hängen bleibt, ey. Oh, eine gute deutsche Prog-Band, ne? Warte mal, die werde ich mir auf jeden Fall mal einspeichern. Das gefällt mir total. So, so bescheuert. So. Ja. Ich weiß nicht, ich mag dass wenn Bands einfach nur so behindert sind. Fickt euch, ja. Ja. Das ist, ich hab's so sogar schon eingespeichert scheinbar. Warte, ich speichere es nochmal ein. So. So, und ich muss jetzt Gitarre lernen. Nee, aber ich muss nicht Gitarre lernen, aber ich muss morgen noch arbeiten. Ja, und ich wollte eigentlich noch ein kleines bisschen was packen heute noch daneben. Also für die, wir haben was gepackt, aber. Wann lauft ihr denn durch Dänemark? Nee, das ist erst nach dem Abitur. Das ist erst in ein paar Monaten, aber in 4 Monaten circa oder so. Aber trotzdem, das muss ja ein bisschen vorbereitet werden, eventuell trotzdem. Ja, das ist klar. Nee, aber ich habe jetzt die nächsten Tage gar nicht mehr so viel Zeit. Ich will aber eigentlich noch meinen Trigespalten fertig kriegen, weil das ist fast fertig. Ich brauche noch 2 Tage im Schnitt vielleicht. Ja. Und dann lade ich das hoch und ich finde es lustig, weil damit rechnet jetzt gerade keiner mehr. Das ist gar nicht so krass gut, aber es rechnet halt keiner mehr mit allein schon, deswegen will ich es hochladen. Ja, das ist genau du, Dad. Ich weiß noch nicht, wie lange ich habe mit dem Podcast. Ich glaube, so eine Woche gebe ich mir. Dann sollte auch SoundCloud Pro da sein. Ansonsten kann man ja auch mal einen Teaser auf deinen Random Fail Channel raushauen. Vielleicht interessiert das die Leute. Ich weiß, also ich kann es machen, aber ich meine so, wenn du dir anguckst, wie viele Leute sich meinen Musikkram anhören, ich glaube offen gesagt nicht wirklich. Ja, die Leute sehen mich nicht als Musiktypen, was ich verstehen kann. Ja, aber ich verstehe dich auch. Du, scheiße, es ist schon 12. Ey, ich muss jetzt langsam schlafen. Ich, ja. Oder noch Gitarre-Kram machen und dann schlafen. In dem Sinn. Ja, okay, bis dann. Tschüss. Gute Nacht, tschüss. Mach erstmal die Aufnahme aus, oder? Ja, Moment. Das macht, glaube ich, nichts. Egal, tschüss. User disconnected from your channel.